Hast du je die Rollen vertauscht, die Kontrolle abgegeben, bist zu Hause geblieben und hast dich von deiner Frau unterstützen lassen? Nee. Sonntagabend, Wenn du 18 so Uhr. fragst, nein. Die Weltraumaffen sind da. Ja, Chris. An wen soll ich die Kontrolle denn abgeben? An die Frau. Ach so. Tja, da kann man ja affige Sachen machen. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch zum Ehrentag der Affenkultur. Ja, nicht der Affen als Tiere, sondern alles, was mit Affen zu tun hat. Sei es Darstellungen in Comics, sei es Kostüme, sei es irgendwelche anthropomorphisierte Figuren, wie wir ja auch selbst welche sind. Ne? Und deswegen, der Tag der Affenkultur fällt heute auf den Tag, wo wir streamen. Finde ich sehr lustig. Ja, also können wir uns heute besonders affig benehmen. Ja, so viel dazu. Genau. Oh, ist es nicht herrlich? Ist es Harry nicht Potter. ein wunderschönes Vorweihnachtswetter, so bei frühlingshaften 10 Grad? Ich bin eben irgendwie unterwegs gewesen. Es war nicht winterlich. Ich frage mich, was die armen Glühweinverkäufer machen. Ja, peinliche Stille jetzt. Fangen wir gleich an, oder was? Ohne Geplänkel vorher. Gut. Ich habe noch keinen Glühwein getrunken, wenn das die Frage ist. Nee, ich trinke ja auch nicht wirklich Glühwein, aber. Ich war am Montag auf dem Weihnachtsmarkt, aber es war auch ziemlich leer auf jeden Fall, ja. Und die Heißgetränke waren nicht so richtig passend, das stimmt schon, ja. Auch der ohne Ich mache mir Alkohol. lieber meinen eigenen Glühwein und pack den in eine große Thermoskanne und dann gehe ich auf den Weihnachtsmarkt, genieße die Atmosphäre und trinke den besseren und günstigeren Glühwein und hole mir einen Glühwein für die Tasse als Souvenir. Ja, Kommen wir gleich auch habe ich noch noch nicht gemacht, zu kommt noch. im Verlauf zu Weihnachtsmärkten und warum die so teuer sein müssen und so. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal nach, ich glaube, Großbritannien war es, wo jetzt inzwischen die Triggerwarnung, ja genau, also University of Glasgow, Schottland, wo die Triggerwarnungen jetzt schon Harry Potter erreicht haben. Glasgow has issued a, the University of Glasgow has issued a warning to its students about the potentially dangerous, toxic and confronting content they may encounter when leafing through Harry Potter. Toxischen und konfrontativen Inhalt und potenziell gefährlichen Inhalt in Harry fucking Potter. Ich habe die Bücher bisher. Ich habe 30 Seiten gelesen, dann habe ich das erste weggelegt und gesagt, ne, dann stehe ich nicht durch. Diese Klischees und der ganze Unsinn, das halte ich nicht 7 Bücher lange aus oder so. Wohl damals gab es, glaube ich, nur 2. Aber also ich habe mir keine Sorgen drum gemacht, dass mich das gefährden könnte oder dass das toxisch wäre oder dass das irgendwie konfrontativ wäre. Auf der gleichen Liste stehen auch noch Alice in Wunderland. Und Enid Blytons First Term and Malory Towers. Das ist, glaube ich, sowas wie Honey und Nanny. Ja, und der Autor sagt hier, die meisten werden das irgendwann in der Grundschule kennengelernt haben. Harry Potter und der Stein der Weisen. Und er sagt, das ist halt das Verrückteste, dass man jungen Menschen an einer Universität, die nicht wenig beigetragen hat zur Aufklärung in Schottland, und wo Leute wie Adam Smith studiert haben, dass die Studenten dann nicht nur Kurse offenbar absolvieren, in denen Kinderbücher gelesen werden, sondern dass die gleichen Studenten das auch noch gefühlsmäßig zu gefährlich finden, diese Bücher zu lesen. Genau, und die Universität sagt, die Students würden damit für die kritische Diskussion des Werks vorbereitet. Und dann sagt die Universität was echt Grauenhaftes, nämlich nicht wie Kinder, die nur zum Vergnügen lesen, sollen die Studenten diese Texte tiefgehend analysieren. Und dies kann dazu führen, dass ihnen halt veraltete Attitüden um Kindheit, Rasse oder Gender auffallen. Die sind jetzt schon outdated. Ich meine, wie alt ist Harry Potter? 20 Jahre? 25? Jetzt ist es schon outdated, ja. Ging aber schnell. Ja, das geht sich aber schneller, natürlich. Yes, und ich meine, es geht in diesen Büchern, wie in fast allen Kinderbüchern, um Freundschaft, Mut, lernen, wie man für sich selber aufsteht. Und was und daran andere, ist andere veraltet. Rechte oder was? Was davon ist veraltet oder benötigt eine Dekonstruktion, fragt dieser Autor hier von Spike. Und dann regt er sich natürlich über diese Sache auf mit dem Reading for Pleasure, weil er sagt, natürlich müssen die Leute erstmal an Büchern Freude finden, bevor sie sie näher bearbeiten können. Wie soll jemand, der keine Bücher mag oder keine Bücher liest, lernen, wie man Bücher interpretiert? Oder wozu soll der das auch lernen? Man kann Bücher nicht verstehen, wenn man sie hasst. Für die neue Gesellschaft. Ja. Du musst das verstehen, das ist wie bei der Mathematik. Das folgt strengen kulturmarxistischen Regeln, wie die Sachen zu interpretieren sind. Und da geht es nicht darum, ob man etwas mag oder nicht. Ne? Das müssen ja auch nicht viele Leute Mathe. Muss es ja nicht mögen, um das zu können. Ne? Es ist nicht unbedingt unmittelbar klar, welche Bücher die Studenten jetzt noch lesen sollen, die keine Triggerwarnung brauchen. Bevor man halt Harry Potter irgendwie gekreuzigt hat, waren es die Canterbury Tales, fast alles von Shakespeare oder so Sachen wie der traumatisierendste Text aller Zeiten, Peter Pan. Der Autor merkt an, dass Leute wie Dickens bisher irgendwie das überlebt haben, aber er sagt, naja, Bücher von Dickens sind halt auch relativ lang und deswegen vielleicht ein bisschen anstrengend für die Kritiker oder die Studenten. Ja. Er sagt, das ist halt nicht anders als die Puritaner, die damals versucht haben, D.H. Lawrence's Lady Chatterley's Lover irgendwie zu verbieten, weil es die falschen Vorstellungen von Sex und Class transportiert hat. Is this a book that you would even ask your wife or servants to read? Hat man damals gefragt, was ja auch schon lustig ist, die Servants. Und damals hat man halt wenigstens irgendwie Bücher mit einem sexuellen Inhalt diskutiert, 1960, als es um Lady Chatterley's Lover ging und nicht fucking Kinderbücher. After years of infantilizing students and traducing all authors with reading, universities have now reached the point where even children's books are deemed unsafe. When Harry Potter can be cast beyond the pale, we are in a very dark place indeed. Ja, Hugo Timms für Spiked spricht mir aus dem Herzen. Es darf nicht mehr Spaß machen zu lesen. Überhaupt so Bücher, das ist doch schlecht für die Augen, wenn man das auf dem Bildschirm so scrollt. Und diese Papierdinger, die müssen gar nicht mehr verbrannt werden. Das haben viele Science-Fiction-Visionen falsch gelesen. Brennen E-Book-Reader bei 451 Grad Fahrenheit, ist die Frage. Ja, herzlich willkommen zur Tagesschau und einfach nur, wir hatten ja eine seltsame Woche, wo verschiedene Sachen im Fernsehen kamen, wo man sich sehr gewundert hat, da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen, die 100 und so. Aber vor den 100 gab es ja noch diese Runde mit dem Kanzler und das war einfach so eine Clownshow und das fand ich einfach gut zusammengefasst hier in der Tagesschau in einfacher Sprache und danach kommt noch eine andere Meldung. Insgesamt 2 Minuten, hören wir mal rein. Sendung im Fernsehen. Eine Sekunde, da war jetzt gerade kein Ton drauf. Ich gucke gerade mal. Genau, der Ton, der wird kommen. Und nun zur ersten Nachricht. Ich kann ja schon mal vorlesen. Das ist Tagesschau in einfacher Sprache. Gibt es nur 3 Meldungen. Eine war irgendwas mit Uruguay oder Portugal und dann noch das Wetter. Ne? Und das waren jetzt die wichtigsten Meldungen. Ne? Sendung im Fernsehen. Uruguay, Portugal, völlig egal. Hauptsache eine Insel. Portugal war es, glaube ich, ja. Aber ja, und nun zur ersten Nachricht. Sendung im Fernsehen. Bürger befragen Merz. Nee, will nicht. Der Bundeskanzler Friedrich... Foto ist auch toll, wie er da grinst. Ist das nicht der Pappaufsteller aus der Sendung? Ja, das ist ja die andere Sendung. Das war ja die Sendung, die davor war. So. Die Realität, die verschmilzt ja. Man hat so die seriöse Sendung mit dem Kanzler, dann hat man diese andere semi-seriöse Sendung. Ah, die Zuschauer hören es. Chris, vielleicht hilft dir das weiter. Ach so. Aber, und ihr hört es nicht, oder wie? Nee, aber mir reichen die Untertitel im Zweifelsfall zumindest okay. Bei dem Beitrag. Also. Ja, es ist nicht sehr kompliziert, aber es ist halt schön, es hört sich schön an. Ach so, ihr seid auch falsch verbunden, sehe ich gerade. Falsch verbunden? Okay, dann verbinde ich mich mal wieder. Stöpsel an meinem Brett hier. Oh, Mann, genau. Ich brauche eine neue Brille oder so. Jetzt muss es gehen. Weltraumaffenzentrale. Ich möchte ein Erdgespräch anmelden. Der Bundeskanzler Friedrich Merz war in einer Fernsehsendung. Dort haben Bürger Fragen gestellt. Es ging um viele Themen, zum Beispiel um den Wehrdienst. Oh, der Wehrdienst. Wehrdienst heißt, Menschen sind für eine bestimmte Zeit beim Militär. Manche Bürger haben Merz in der Sendung kritisiert. Sie haben gesagt, wir sind unzufrieden mit der Politik von Merz. Wir zeigen jetzt einen Film dazu. Ein Film? Im Publikum von der Sendung sind viele Bürger. Dieser Mann sagt, ich bin Soldat beim Militär. Das ist ein gefährlicher Beruf. Er ist aber auch sehr wichtig. Deutschland braucht deshalb mehr Soldaten. Der Mann fragt Merz, wie kommen mehr Menschen zum Militär? Wie kriegen wir mehr Soldaten? Merz sagt, die Message ist clear. Ja. Deswegen, ich fand, das ist tatsächlich eine gute Zusammenfassung und auch ganz einfach auf den ganzen Blödsinn verzichtet. Einfach, ja, was ist, mehr Militärleute, peng. Um nichts anderes ging es ja. Ich hoffe, Menschen kommen freiwillig zum Militär. Aber wenn zu wenige Menschen freiwillig kommen, dann gibt es vielleicht eine Wehrpflicht. Das heißt, Menschen müssen dann zum Militär. Ja, kann man ja verstehen. Dieser Mann kriegt... Ja. Kritisiert Merz. Der Mann sagt, ich wünsche mir mehr Mut. Was sind Ihre Ideen für Deutschland, Herr Merz? Merz antwortet, Deutschland soll ein starkes Land sein. Und die Menschen in Deutschland sollen frei sein. Das ist mein Ziel für Deutschland. Genau, das starke Deutschland. Ja, warum macht er dann nur Sachen, die das Gegenteil bewirken? Weil er keinen Mut hat. Gerade gehört. Also. Es ist halt wie ein Säbelrasseln, als ob jemand den ganzen ÖRR-Leuten gesagt hat, wir müssen jetzt irgendwie so eine Art Patriotismusgefühl erzeugen, irgendwie. Mhm. Keine Ahnung wie, aber machen wir das mal. Das hat man ja auch in dieser anderen 100-Sendung danach gesehen. Aber ich glaube, jetzt kam noch ein Satz dazu und dann noch eine andere Meldung, die das ist einfach nur eine klare, gute Meldung eigentlich. Und nun zur nächsten Nachricht. Regeln für Firmen. EU ändert Gesetz. Aha. EU ist das kurze Wort für Europäische Union. Danke. Die EU plant ein Gesetz für Firmen. Dabei geht es um Regeln für die Umwelt und die Menschenrechte. Geht's um Autofirmen müssen dann zum Beispiel prüfen, wenn wir Autos in anderen Ländern bauen, werden dann die Regeln für die Umwelt und die Menschenrechte eingehalten? Hört sich eigentlich doch gut an, sollte oder? Das Gesetz für viele Firmen gelten. Jetzt sagt die EU aber, das Gesetz ist nur noch für wenige Firmen und zwar nur für sehr große. Nur noch für wenige Firmen, ja. Und nun zur nächsten. Ja, das war's schon. Dann kommt, wie gesagt, jetzt kam noch irgendwas von Portugal und dann das Wetter. Und einfach lustig die Auswahl erstmal. Das Wetter in noch einfacherer Sprache machen. Gibt es denn Leute, Regen die das so... Dieses Ding, was vom Himmel fällt, oder was? Gibt es denn Konsumenten? Und wie viele? Ja, wie viele Aufrufe hat das? Kannst du ja gucken. Ja, ja gut, ich meine, das ist ja jetzt nicht die Hauptquelle. Sozusagen. 19.000 Aufrufe und wahrscheinlich 10.000 davon mindestens von Leuten wie uns, die sich wundern, warum das so ist. Naja, das gehört halt zum niederschwelligen Angebot. Wie gesagt, Ich warte übrigens immer noch, die haben ja gewisse, die müssen ja so solche Programme auch anbieten, genauso wie sie eigentlich alle Audiosachen als Transkript, als Text auch anbieten müssen, weil das halt, ne, hier Inklusion und so, das machen sie ja weiterhin nicht, das ärgert mich, weil es gibt manchmal schon einige interessante Interviews oder andere Sachen im DLF oder sonst was oder irgendwas Dämliches natürlich. Und ja, das ist dann immer so. Ich bin da manchmal ein bisschen müßig, da irgendwelche Sachen rauszuklippen. Und wenn die das als Text hätten, wäre es halt schön, aber haben sie nicht. Aber ja, das ist halt lustig. Und ja, der Zirkus mit dem März. Und dann kam der Zirkus mit den 100. Ja, das hattet ihr auch eingereicht. Ich habe einfach mal verzichtet, weil das spricht ja eigentlich für sich. Ich denke mal, jeder hat das mittlerweile auch irgendwie mitbekommen, was das für ein Blödsinn war. Aber ja. Ich will jetzt nicht vorgreifen, Entschuldigung. Ja, das kommt auch gleich. Aber nicht sofort. Erstmal geht es um Meinungsfreiheit und die 100 Strafanträge. 100? Nicht 1000? 100, nee. März ausuferndes Agieren in eigener Sache, schreibt hier die Welt, und diverse andere Portale sind drauf aufgesprungen. Und es gibt aber ein Problem mit dieser Berichterstattung, nämlich hier drin wird nicht direkt gesagt, aber es wird irgendwie nahegelegt, dass das was mit diesem Sodan zu tun hätte. Also halt mit dieser Firma von der FDP, der Brandner und noch irgendeinem von der FDP, weil wohl auch ein dieser Jurist irgendwie von Sodan, der hat wohl auch sich um diese Märzsachen gekümmert, aber dieser eine Rechtsanwalt, den wir auch neulich schon mal hatten mit diesem Mareile-Ding, der hat also dazu jetzt gesagt, es könnte eigentlich nicht stimmen, weil er da wohl Zugriff hat auf diese ganzen Sachen und ja, diese ganzen Dinge irgendwie alle immer so großen Paketen irgendwie geschnürt werden. Also da schreiben die halt nicht für jede Sache irgendwie was Einzelnes, sondern das ist dann irgendwie immer gleich so ein ganzes Paket mit 100 Sachen oder so, wo einer seine Unterschrift dann darunter setzt. Und diesem Rechtsanwalt ist das jetzt noch nicht untergekommen, dass da irgendwo was von Merz dabei gewesen wäre, und deswegen meinte er, das wäre also so gut wie ausgeschlossen, dass das so ist, weil ansonsten hätte er da irgendwie mal was von mitbekommen mit seinen Mandanten, und weil da wohl ganz viele von diesen Sodan-Opfern, sag ich jetzt mal, also ist jetzt meine Formulierung, da irgendwie betreut also als Verteidiger. Ja, aber es soll, also das, was hier drin halt berichtet wird, ist, dass Merz also bis zur Bundestagswahl, danach haben sie wohl davon abgeraten, halt auch irgendwelche nach dieser Politikerbeleidigungsgeschichte Sachen da irgendwie verfolgt hat. Und eine interessante Sache steht hier irgendwie drin, die aber wiederum wieder so ein anderes Ding ist, aber ihn halt auch betrifft, wo dann irgendwer irgendwie gesagt haben soll, ja, das machen wir jetzt mal noch schnell vor der Wahl, damit das irgendwie seine Wirkung da irgendwie entfaltet. Wo haben wir das denn? Das war mit Hessen gegen Hetze jedenfalls. Genau, die Polizistin bittet darum, das über ein Jahr altes Äußerungsdelikt in Anführungsstrichen priorisiert zu bearbeiten, in Anführungsstrichen, um eine Präventionswirkung rechtzeitig vor der Bundestagswahl zu erzielen. Ja, Präventionswirkung. Also mit anderen Worten, schnell nochmal einen bestrafen, damit wir Hunderte erziehen können, oder wie? So klingt das ja. Währenddessen muss uns der amerikanische Geheimdienst Bescheid sagen, wenn in Bayern Anschläge auf den Weihnachtsmarkt geplant werden. Ja, ob es wirklich der amerikanische ist, weiß ich nicht, aber ausländische. Vielleicht auch der israelische. Ja, vielleicht auch der. Aber es ist ja Standard. Du, ja, das Geschäftsmodell. Ne? Die Anwaltskanzleien, die verdienen damit. Und die Meldestellen, die, ja, ich weiß nicht. Vielleicht sollte man da mal gucken, wie da zusammengearbeitet wird. Naja. Die Frau Kota macht was Praktisches, nämlich sie stellt uns hier einen Leitfaden für Hausdurchsuchungen zur Verfügung, den Michael Werner und Markus Pritzell mit ihr zusammen ausgearbeitet haben. Darf ich dazu direkt mal was sagen, weil ich vermisse da irgendwie was und ich wundere mich ein wenig, weil Wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, es gab ja im Sommer diese Initiative hier von dem Herrn Schirmer. Und irgendwie ist das auch im Sommer dann schon wieder eingeschlafen und niemand hat wieder was davon gehört. Ich habe nicht viel gehört. Was macht denn die Webseite? Ich gucke gleich mal. Ja, die gibt es vielleicht noch, aber ich habe jetzt nur bei Twitter geguckt und da kam irgendwie nichts mehr, weil eigentlich wurde ja Frau Kota da irgendwie auch vorgestellt als Mitstreiterin. Und deswegen hat mich das so ein bisschen, also in dem Zusammenhang habe ich halt gedacht, so, okay, jetzt macht sie irgendwie, ja, aber ich meine, was ist denn, ich hätte das jetzt erwartet, dass das in Zusammenarbeit halt mit dem Schirmer sowas gleich dann passiert oder so. Und dann dachte ich so, ja, was macht der denn jetzt eigentlich? Ich habe schon lange nichts mehr gelesen irgendwie von dem. Und da war irgendwie im Juli war da, glaube ich, Schluss. Seitdem ist da nichts mehr so richtig gekommen. Fällt mir dazu nur ein. Fand ich halt interessant. Ja, unabhängig davon gibt sie uns halt hier diese Verhaltensregeln an die Hand. Ich kann da mal ein paar Auszüge draus lesen, aber jeder, der auf Twitter gerne mal etwas kraftvoller formuliert, sollte die Informationen hier drauf zur Kenntnis nehmen. Zum Beispiel auf Handys, Computern etc. biometrische Entsperrung per Face ID oder Fingerprint nicht aktivieren. Telefonnummer des Anwalts schriftlich auf einem Zettel notieren, mit Kindern und Partnern drüber reden, mental darauf vorbereiten, dass das passieren kann. Und in der ersten Sekunde hat man die biometrische Entsperrung doch nicht deaktiviert, spätestens jetzt schnell deaktivieren. Die Polizei darf es sonst mit Zwang vor das Gesicht halten. Ruhig bleiben, höflich bleiben, nicht provozieren lassen, keinen Widerstand leisten, sich nicht einschüchtern lassen. Beweismittel vernichten ist nicht strafbar, kann aber eine Untersuchungshaft auslösen. Daher nicht tun. Durchsuchung nicht in den Weg stellen, man riskiert sonst die vorübergehende Festnahme. Dann klären, ob Sie überhaupt einen korrekten Beschluss da haben, welche Räume sind auf dem Beschluss angegeben, was wird überhaupt gesucht, Ausstellungsdatum des Beschlusses, weil der darf nur 6 Monate lang irgendwo rumliegen. Und dann muss er erneuert werden, Beschluss kopieren und die Kopie behalten. Laut und deutlich vor allen Anwesenden erklären, dass man der Maßnahme widerspricht. Rechtliche Unterstützung organisieren, wichtig, dazu nicht das eigene Handy entsperren, weil spätestens dann nehmen es einem die Polizisten aus der Hand. Polizisten warten, bitten damit zu warten mit der Durchsuchung, bis der Rechtsbeistand da ist. Das können sie aber auch verneinen. Keinen freiwilligen Maßnahmen zustimmen, nichts unterschreiben, Handy nicht entsperren, nicht unter Druck setzen lassen, niemals Versprechungen glauben, dass kooperatives Verhalten das Verfahren erleichtern oder verhindern könnte. Das ist immer ein Trick. Keine Gegenstände freiwillig rausgeben, jede Beschlagnahmung jedes einzelnen Gegenstands widersprechen und den Widerspruch protokollieren lassen, keine Äußerungen zur Sache machen, auch nicht im Smalltalk. Überlegen, ob man bei der Durchsuchung dabei sein möchte, meist ist es besser, im Wohnzimmer zu warten, um Fehler zu vermeiden. Polizei nicht auf Fehler hinweisen, das ist später Sache des Anwalts. Keine blöden Sprüche, höflich, aber bestimmt und auch nicht provozieren lassen. Darauf bestehen, Kopien von mitgenommenen Unterlagen anzufertigen, Protokoll über beschlagnahmte Gegenstände verlangen. Am Ende gibt es oft noch eine Befragung oder Vernehmung, jede Aussage verweigern, nichts unterschreiben. Wenn die sagen, wir fahren dann zur Vernehmung aufs Revier, kannst du sagen, bin ich festgenommen, dann sagen die nee, dann sagst du, da muss ich auch nicht mitkommen. Bei jeder einzelnen erkennungsdienstlichen Maßnahme fragen, ob sie freiwillig ist, wenn ja, verweigern, wenn nein, widersprechen und das protokollieren lassen, aber nicht körperlich wehren und danach dann Schäden dokumentieren, Gedächtnisprotokoll anfertigen, gegen die Hausdurchsuchung klagen, um die Rechtswidrigkeit feststellen zu lassen, Öffentlichkeit und Unterstützung suchen. Und bei der Weiterleitung von amtlichen Dokumenten unbedingt Rücksprache mit dem Anwalt halten. Dann gibt es noch ein paar Anmerkungen. Eine Hausdurchsuchung findet meist aus 3 Gründen statt. Beweise sichern, zum Beispiel das Handy, Einschüchterung des Bürgers plus Bloßstellung in der Nachbarschaft und Beifang finden, sogenannte Zufallsfunde, zum Beispiel Bargeld oder Gold, dessen Herkunft man nicht erklären kann, Drogen, Waffen, beispielsweise der Chat mit dem Handwerker, den man schwarz beschäftigt. Wer zur gefährdeten Zielgruppe von Hausdurchsuchungen wegen Äußerungsdelikten gehört, also jeder, der nicht schrammlingsgrün ist und das im Internet gerne mal blumig kundtut, sollte sich dessen im Vorfeld bewusst sein und dafür sorgen, dass sich in seiner Wohnung nichts dergleichen befindet. Im gleichen Thread gibt es das Ganze von der Fakuta auch nochmal als PDF. Ja. In Zusammenarbeit mit Anwälten erstellt, sollte das hier so ziemlich die beste Ressource sein, die man in Deutschland momentan zu dem Thema finden kann. Ja. Tja, es ist halt schade, dass es einerseits genutzt wird in Situationen, wo man weder wirklich angeklagt ist, noch wirklich Strafverfolgung normalerweise befürchten müsste. Es wird quasi schon als Strafe genutzt. Das haben ja auch diese Meinungsfreiheits-Unterdrückungsstaatsanwälte in dieser Dokumentation 60 Minutes quasi gesagt. Und ja, das ist schon schade, dass wir diese Zustände haben. Und es wird andererseits nicht nur als Strafe genutzt, sondern es wird halt auch genutzt, um dann zusätzliche Anhaltspunkte zu finden. Ne, dass man halt als unbescholtener Bürger eigentlich, dass einem irgendwas ausgelegt wird und zur Last gelegt werden kann oder zumindest halt auch damit gedroht werden kann. Naja, es ist schon schade, wie weit das sich entwickelt hat. Ja. Digitale Partnerschaft mit Kanada. Ja, die Kanadier, genau. Die sind auch schon weit, was das Thema angeht. Und wenn man sich dort beschwert, ist Kanada. Ja, weil die Amerikaner jetzt böse auf uns sind. Braucht ihr euch aber keine Sorgen machen. Kanada ist für uns da und wir machen eine digitale Partnerschaft mit ihnen. Und zwar für die Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, ökonomische Resilienz. Für eine digitale Wirtschaft, die für alle da ist oder für alle funktioniert. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich, dass doch, wir haben keine Probleme mehr, Leute. Ihr dachtet, das wird schlimm, weil Amerika sich jetzt aufregt. Nein. Ja, Kanada kann ruhig Teil der Europäischen Union werden. Die haben ja jetzt auch schon Beitritts für den Eurovision Song Contest gestellt. Ja, ach ja, meinst du? Wenn Sie Kanada wissen, und ne? Australien haben wir dann eine weltumspannende, hätte fast gesagt ein Imperium, aber naja. Ja, wir brauchen ja auch dringend neue Teilnehmer, nachdem jede Woche welche abspringen. Also. So ist es wahrscheinlich. So Sun Never Sets und the European Union, oder wie? Ja, wir können ja tauschen, die Amerikaner. Die Amerikaner geben uns Kanada und wir geben denen Österreich, Italien, Ungarn und Polen. Ey, warum? Ja, warum so schöne Sachen? Das ist ein absoluter Scherz und ich will das nicht, aber da gibt es ja, gewisse Gerüchte. Wir kriegen Kanada und die kriegen von uns was wertvoller ist als Gold. Wie wär's da? Wer die? Die Amerikaner. Ach, die Amerikaner. Also transatlantische Partnerschaft, ja. Ja. Die können dann alle nach Minnesota ziehen. Klingt immer verlockender, muss man sagen, ja. Mhm. Boah. Nicht Minnesota, aber ja. Ja, das läuft auch in Kanada. Da... Welche von den dreien ist Elif? Die in der Mitte? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das hier ist Anita. Und sie sagt, wir feiern... Irgendwo allein wir feiern den Katar-Feiertag in Ottawa. Und was ist das eigentlich für eine Scheiße, den Nationalfeiertag anderer Länder in anderen Ländern zu feiern? Vielleicht in der Botschaft oder so. Keine Ahnung. Aber ansonsten... Grounded in Friendship, Cooperation, Shared Values, Terrorism, Funding, Propaganda, Fundamental Islam. Ja, Katar steht für viele Dinge. Genau, die Shared Values würden mich ja echt mal interessieren. Anita. Vielleicht bringen sie gerne Gastarbeiter bei Stadionbauten um, beide Nationen oder so. Vielleicht liegt es daran. Alter Schwede, ey. Leute wie Orban werden praktisch zu Parias erklärt, weil sie irgendwie eine nationalistische Schiene fahren. Und solche Leute kriegen noch ein Podest mit Fahne und goldenem Druck. Und ein Foto. Alter Schwede. Ja, guck mal, wie viele Frauen da dabei sind. Das wäre bei Orban bestimmt nicht so. Ja, Nachrichten aus Indien. Und zwar, die Inder sind uns ein bisschen voraus in gewissen Sachen. Also bei uns wird ja im Endeffekt die Chat-Entschlüsselung quasi diskutiert, die ja nur funktioniert, wenn man Client-Side-Scanning macht, heißt auf den Mobiltelefonen und auf allen anderen Geräten muss halt eine Software vorinstalliert sein. Und das hat Indien gemacht. Das Ganze haben sie ausgegeben als, ja, das ist halt eine App für Services, für Staatsangelegenheiten, dass man die benutzen kann und für Cybersecurity, dass man halt gewisse Firewalls benutzt und bestimmte Webseiten halt nicht aufrufen kann, unter anderem und so weiter. Und es gab halt einen weitgehenden Protest dagegen und deswegen hat die Regierung gesagt, okay, jetzt kurz vor Einführung dieser Regel nehmen wir die Regel wieder zurück. 600.000 Inder, ihr wisst ja, wie viele Inder es gibt, haben das schon runtergeladen und da sagt die Regierung jetzt, ja, es haben ja 600.000 runtergeladen und dann ist es jetzt nicht mehr verpflichtend für alle. Ne? Das ist ihr erster Anlauf gewesen, einfach auch so ein ähnliches System, wie wir es in der EU planen, zu implementieren. Einfach nur ein kleiner Blick in die Zukunft. Ich weiß ja nicht, wie wollen die das hier implementieren? Wollen die das auf Software-Ebene machen? Dass es in den Betriebssystemen drin ist oder dass es in die mit einem extra Chip in den Smartphones und in den Handys drin ist, was ist mit den Altgeräten? Da stellen sich ganz interessante Fragen und da deswegen einfach hier ein Beispiel. Die wollten einfach, dass alle Hersteller von den Mobiltelefonen, die halt als vorinstalliert und im Betriebssystem so verankert, dass man sie nicht löschen kann und auch nicht deaktivieren kann, ohne halt das zu jailbreaken. Ne? Was dann wieder unter Strafe gestellt werden würde. Und das kommt jetzt so in Indien nicht. Ein paar Leute haben das freiwillig installiert und freiwillig das gemacht, den kleinen Trojaner auf ihrem Handy akzeptiert, sage ich mal. Und wie gesagt, 600.000, in Indien sind das nicht viele Leute. Tja. Von Nordkorea lernen heißt siegen lernen, offenbar. Also. Ja, die Nordkoreaner, die haben ja kaum Zugang zur Technik und da habe ich auch irgendwie so ein Video gesehen vor ein paar Tagen über zwei nordkoreanische Handys irgendwie. Hat jemand aus England gefunden oder irgendwie sich besorgen können, dass einfach beim Eintippen, wenn das Wort eingetippt wurde, das automatisch geändert wird. Ja. Dass man keine andere Zeichen Nordkorea schreiben kann, sondern irgendwie, ich habe jetzt den Namen vergessen. Ja, aber es ist sogar so, dass das südkoreanische Slang wird umgewandelt. Da gibt es dieses, habe ich auch ein Video gesehen, gibt es dieses Opa, was irgendwie Bruder oder Mann oder was auch immer bedeutet. Und wenn du das schreibst, wird es in Comrade, also Genosse, umgewandelt von dem Handy. Ja, das hat ja schöne sozialistische Tradition. Und wenn du eine App installieren willst auf dem Ding, musst du praktisch die Hülle der App runterladen und dann gehst du in einen Laden damit und die gucken dann, ob du berechtigt bist und installieren dir das. Aber die Sachen sind alle time-locked. Also nach einem halben Jahr oder so ist die App dann weg. Das ist echt abgefahren. Tja, es gibt viele Möglichkeiten, das zu machen. Die Frage ist, wie sehr wird es akzeptiert? Die Inder haben es nicht akzeptiert. Mal gucken, ob wir das hier akzeptieren. Die Nordkoreaner haben nicht so wirklich eine Wahl, nehme ich an. In Russland gibt es etwas Ähnliches, aber das hat nicht so umfassende Eingriffsrechte ins Telefon, wie die indische App gehabt hätte, zum Beispiel. Ja, aber bei uns ist dann ein System irgendwo zwischen Russland und Nordkorea haben. Das wird schon lustig. Dann werden wir sehen, sind wir liberaler als die Russen oder sind wir nur noch liberaler als die Nordkoreaner? Ach, das wird so schön. Hier haben wir den Blog vom Alexander Wallasch, der Mann, der im Endeffekt zu einem großen Maße hinter der Enthüllung über den Herrn Weimer, die natürlich alle in Schall und Rauch irgendwie verschwunden sind, in den Mainstream-Medien verantwortlich ist. Dass diese Sache unter den Tisch gekehrt wurde, heißt aber nicht, dass der Herr Wallasch nicht mehr drangsaliert wird. Das ist natürlich seine eigene Darstellung. Ich kann das nicht nachprüfen, was er hier erzählt. Aber er sagt, wir hatten ja letztes, glaube ich, schon darüber berichtet, dass er sein Bankkonto verloren hat. Und das ist nicht das Einzige, was ihm passiert ist, sondern er kriegt keine Zahlung von der VG Wort mehr. Die VG Wort ist die eigentlich halt so eine Art Autorenvereinigung, die im Endeffekt dann dafür da ist, dass man für geschriebenes Wort wenigstens auch ein paar Cent bekommt. Er sagt, mit fadenscheinigen Begründungen von einem Tag auf einen anderen Tag eingestellt, was natürlich hart ist, wenn du damit rechnest, dass du wenigstens das bisschen Geld für deine Arbeit als Journalist bekommst. Aber nun kommt's, schreibt er, fehlendes Geld verhindert nicht automatisch das Schreiben. Man ist zwar ärmer, aber man schreibt einfach weiter. In so einem Fall werden dann die ganz großen Geschütze aufgefahren, die Landesmedienanstalten. Die hat mich Anfang des Jahres unter Androhung von Geldstrafe aufgefordert, eine Reihe von Artikeln zu überarbeiten bzw. zu löschen und meine bisherigen über 3000 Artikel auf meinem Blog zu überprüfen. Wohl exemplarisch hat man sich zunächst an 5 Artikeln abgearbeitet. Die 14 Landesmedienanstalten werden mit bis zu 200 Millionen Euro aus den GEZ-Zwangsgebühren finanziert und haben laut Medienstaatsvertrag von 2021 auch die Aufgabe bekommen, Desinformationen bei jenen Portalen zu bekämpfen, die sich nicht dem Presserat unterwerfen. Der Presserat wiederum macht aggressiv damit Werbung, dass man sich der Verfolgung durch die Landesmedienanstalten durch die Mitgliedschaft im Presserat entziehen kann, der dann nur noch Rügen verteilt und keine Geldstrafen in Form von Verwaltungsgebühren und Zwangsgeldern verhängt. Ja, er hat dann versucht, sich dem Presserat anzuschließen und wer hätte es gedacht, seine Anfrage ist abgelehnt worden. Die Inhalte von alexanderwallasch.de würden nicht vollständig den Kriterien professioneller Redaktionen und journalistischer Standards entsprechen. Auf mehrfache intensive Nachfrage wurde nicht erklärt, was denn nun zur Vollständigkeit beitrage und was zu ändern sei. Wahrscheinlich hatte der Presserat nicht mal mit Nachfrage gerechnet. Ja, und damit ist er der Willkür der Landesmedienanstalten aus seiner Sicht halt ausgeliefert. Zunächst schickte mir die Landesmedienanstalt also besagte 5 Artikel zur Änderung bzw. Löschung mit der Aufforderung, auch alle anderen über 3000 Artikel zu überprüfen, binnen eines Zeitraums von wenigen Wochen. Oder kürzer gesagt, löschen Sie Ihre Seite, sonst überschwemmen wir Sie mit Zahlungsaufforderungen und Zwangsgeldern. Er arbeitet jetzt mit seinem Rechtsanwalt zusammen daran, das abzuwenden. Und sagt, trotzdem hatten wir uns einmal exemplarisch zu den 5 kritisierten Artikeln schriftlich geäußert. Ergebnis, ich bekam jetzt einen Bescheid über mehrere 1000 Euro Verwaltungsgebühren und die Androhung von jeweils 500 Euro Zwangsgeld von jedem von der Landesmedienanstalt kritisierten Artikel, den ich nicht entsprechend bearbeite oder gleich ganz lösche. Aber wohin soll das führen? Bei 3000 Artikeln kommen morgen die nächsten 10 und übermorgen nochmal 10 samt der entsprechenden Zahlungsaufforderung. Und während sich die etablierten Medien mit ihrem regelmäßig regierungsnahen Unsinn und ihrer Faktenferne mit einer Mitgliedschaft im Presserat immun gemacht haben gegen die Landesmedienanstalten, werden diejenigen weiter verfolgt, die nicht regierungsnah agieren. Aktuell soll ich allein für die ersten 3 Artikel, die von 5 Landesmedienanstalten kontrolliert wurden, 2500 Euro Verwaltungsgebühren zahlen. Und wenn ich die Artikel nicht vom Netz nehme oder entsprechend bearbeite, sollen jeweils weitere 500 Euro Zwangsgeld hinzukommen. Ein 40-seitiges Schreiben hat er dazu gekriegt. 40 Seiten. Wisst ihr, wie lange ein Beamter daran arbeiten muss? Ja, als federführende Landesmedienanstalt wurde jetzt nicht etwa Niedersachsen, sondern Berlin-Brandenburg bestimmt. Und das ist ja ausgerechnet jene Anstalt, in der Wolfram Weimer über ein Jahrzehnt lang im Gremium saß. Zufälle gibt es immer wieder. Tja. Der sagt, sein Rechtsanwalt wird die Klage in den kommenden Tagen umfassend einordnen und alle Papiere transparent veröffentlichen. Eine Zensur findet nicht statt, nur eine Aufsicht durch die Aufsichtsbehörden mit entsprechendem Zwangsgeld, oder wie? Das lese ich hier raus. Dann wirst du dann einfach zerstört. Das ist auch wieder ein gutes Beispiel, wo alles durchleuchtet wird und jeder kleinste Haken wird direkt genommen, um den dran aufzuhängen. Oder zumindest es zu versuchen. Tja. Ja, es wäre natürlich mal interessant, die konkreten Vorwürfe zu sehen. Wie gesagt, er kündigt ja an, dass er das transparent machen wird. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob es schon ein Follow-up gibt. Aber können wir uns ja nächste Woche nochmal. Ja, ich meine das jetzt nicht so nach dem Motto, vielleicht ist er ja doch schuldig, weil ich finde, das ganze Verfahren ist auf jeden Fall hanebüchen. Also Aber es sind vielleicht viele Kleinigkeiten, die einfach mal als Fehler passieren können und normalerweise einfach korrigiert werden und gut ist und die jetzt einfach etwas härter ausgelegt werden. So, ne? Und das ganze Spektrum halt. Das ganze Spektrum, was im Instrumentarium zur Verfügung steht, wofür es eigentlich nicht benutzt werden sollte. Ja. Weil ihm wird ja, was wird denn hier ihm vorgeworfen, genau? Was das rechtfertigen würde. Ja, das ist ja die Frage quasi gerade. Dass er den Journalismus ausnutzt? Oder was ist jetzt die Idee hinter der ganzen Sache? Warum sollte es gerechtfertigt sein, so gegen das? Das können ja nur irgendwelche Verstöße gegen Medienrecht halt sein. Also irgendwelche Leute nicht gefragt nach ihrer Meinung und dann publiziert oder so, also nach ihrer eigenen Darstellung. Genau, oder falsche Werbepartner oder falsche AGBs oder Impressumsfehler. Wie gesagt, es gibt tausend Sachen, die man halt nehmen kann. Ja, gibt es halt ganz viele Regeln. Aber ja, der hat einen Spendenaufruf, ich weiß jetzt nicht, ich wünsche ihm alles Gute und dass viele dieser Forderungen auch abgeschmettert werden können. Weil sie scheinen ja zumindest überhöht. Ob sie jetzt gerechtfertigt sind, ist eine andere Frage natürlich. Dekadent, oje, es bin Band, oho. Ist das gut oder schlecht? Naja, schlecht aus Prinzip. Aus Prinzip ist es schlecht, nicht, ja. Nicht jetzt unbedingt, weil der Content so gehaltvoll ist. Ja. Sind wir an unseren eigenen Grenzen der Toleranz angekommen? Nee. Aber er hat sich doch schon öffentlich im Staub gewälzt. Das war ja so ein total aufgeladener Statement, was er da gebracht hat. Also das war ja alles nur... Er hat doch zugegeben, jemanden ableistisch beleidigt zu haben. Da kann man schon mal gesperrt werden. Nee, das ganze Statement, das hatte ich jetzt hier gar nicht mit reingetan. Das ist halt nur sarkastisch gemeint. Es endet ja irgendwie mit, und die von Springer haben mich irgendwie geoutet oder so. Und das ist auch meine Vermutung. Also ich habe dazu nichts Konkretes gefunden, aber meine Vermutung ist, dass es wahrscheinlich um irgendwelche Aussagen von ihm geht zu irgendwelchen Israel-Palästina-Geschichten. Nee, er sagt ja, es geht darum, dass er irgendwen beleidigt hat. Ja, das steht da so in diesem Statement, diesem total sarkastischen. Aber ich meine, es gab drin. Das mit dem Springer-Ding, weist ja auf den Artikel von letzter Woche hin, wo es darum ging, irgendwie, wo sie die linken Streamer, die eine, die sich selbst schwarz importierte Hormone spritzt, die andere, die sagt, wenn ich könnte, würde ich, und es keine Konsequenzen für mich hätte, würde ich manche Leute umbringen und halt dekadent dabei noch. Ja. Und ich denke, da wurde halt ein bisschen Licht auf ihn geworfen. Und vielleicht haben Leute mal näher hingeguckt, was er so macht. Er war dabei für hier dieses Wahlfälschungsding, das hatten wir ja auch schon. Genau, das Wahlfälschungsding, ja, stimmt, ja. Wo er ja meines Wissens nach auch danach gemeint hat, das wär nicht ernst gemeint gewesen, obwohl er in dem Ausschnitt ja eigentlich genau sagt, ich meine das ernst oder so. Das ist, glaube ich, die genaue Formulierung. also Typ, ich meine, der war ja auch bei diesem Gamergate-Video, was da die Bleilo und sein Bruder und noch so Leute da irgendwie gemacht hatten mit der Aurea Brandenburg zusammen vor 2 Jahren Alter, oder so. Schwede, ey. Da saß der auch dabei. Ja. Und Sally war doch, glaube ich, auch, ja, der war ja auch mit dabei. Ja. Also alles so Leute, die uns ja eigentlich kennen und ja. Die es eigentlich besser wissen müssten. Ja, und zwar deutlich besser wissen müssten, die sich aber entschieden haben, weil es da mehr Geld gibt, als hier auf der Seite, wo die Wahrheit ist, halt zu lügen. Ganz einfach. Die sich verkauft haben, Menschen, die sich verkauft haben für, wahrscheinlich haben sie gehofft, einen Platz bei Funk zu bekommen oder so. Ja, das ist die eine Theorie. Also man kann es natürlich nicht so als Tatsache hinstellen, es kann natürlich auch einfach nur sein, dass die einfach nur denken, wir sind irgendwie Gehirn gewaschen oder so. Und ja, nur damals waren sie ja gar nicht so drauf, als sie hier zu Gast waren zum Beispiel. Ja, das stimmt, ja. Da haben sie noch ganz andere Töne gespuckt. Wobei man uns ja immer vorgeworfen hat, wir wären irgendwie so gemein zu den Leuten oder so. Das halte ich also auch für Projektion, weil im Endeffekt irgendwelche Rap-Songs gegen Hengame oder so haben wir jetzt nicht aufgenommen. Und wir waren schon hier und da gemein, also das will ich gar nicht abstreiten, aber das ist ja auch ein Stilmittel, oder? Das, also nicht ist ein so legitimes Stiermittel. Ich würde, das kommt vielleicht auf die Definition von gemein an, aber nach meiner Definition ist dieser Rap-Song eher gemein und das, was wir gemacht haben, ist eigentlich eher nicht so gemein. Ja, aber ich würde auch nennen, also so Leute wie Dieter Hildebrand, die sind auch dahin gegangen, unter die Gürtellinie ab und zu, damit es wehgetan hat. In der Tradition sehe ich mich. Ja, jedenfalls. Und das, was ja auch mit Dekadent war, der war ja auch einer von denen, die da angesprochen wurden, bei diesem berühmten Interview von Imp mit Sally, wo es irgendwie darum ging, um Leute deren und Meinungsfreiheit. Und dann hieß es ja irgendwie so, ja, der und der und der und der, ich weiß schon gar nicht mehr, wer damit gemeint war, und Dekadent, an den Namen kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, weil ich ihn damals zum ersten Mal gehört habe und mir gedacht habe, okay, was ist das denn für ein Name? Dekadent. Ich wusste gar nicht, wer das war. Und damals war der, glaube ich, auch noch nicht so in diesem linksextremen Milieu da komplett unterwegs oder so. Und aber auf jeden Fall hat er dann Sally irgendwie gemeint, so, ja, im Zweifel. Nur im Zweifel für die Meinungsfreiheit. Und nach dem Motto, ja, bei den Leuten da haben wir ja keinen Zweifel. Das und später dann mit denen, mit einem von denen, die da aufgezählt worden sind in dem Stream, irgendwie super Freunde sein und gegen die Leute, mit denen man früher mal Kontakt hatte, irgendwie deren Hauptding irgendwie nur Scheiße dazu reden mit. Ja, also es war schon wirklich wild. Also so in den 10 Jahren, also langsam gehen ja unsere Retrospektiven hier los. Wir sind ja, haben ja bald unser 10-jähriges Jubiläum. Und das war auf jeden Fall schon ein Moment. So dieser, wir haben da zwar nie einen Sonderstream oder so zu machen können, weil die das Ding dann irgendwie gelöscht haben, kurze Zeit danach. Aber nicht, weil die das falsch fanden oder so, sondern weil die sich irgendwie kurz danach komplett zerstritten haben an dem Thema Prostitution. Ich habe Angst, weil ich die Sonne nicht sehe. Vor mir steht die Hängamme. Es war halt gerade diese Zeit mit hier dem von der Republika, der auch häufiger mal war, bis sie ihn jetzt auch nicht mehr mögen, weil er zu sehr irgendwelchen Frauen widersprochen hat, hier mit der komischen Frisur, mit diesem Irokesen. Lobo? Lobo, genau, ja. Oh Gott. Der hatte sich ja auch irgendwie dazu geäußert in so einer Talkshow und dann hatten die auch irgendwas zugemacht und dann war irgendwie die Hälfte der Leute fand das halt, dass man nur in dem, nur die eine Ansicht gefälligst zu haben hat als guter Linker und dann. Waren die da eigentlich noch in der Skeptiker-Vereinigung? Nee, das war schon Jahre später. Das war ja schon Jahre später. Nach dem Skeptiker-Ding haben sie dann erst noch hier ihre Streams mit Schlomo gemacht. Die waren ja die ersten Partner von ihm auf unserem Sendeplatz. Ja, das war die Salzmine. Und aus der Salzmine ist ja die Honigwabe hervorgegangen. Obwohl das Salzbergwerk Weltraumaffen schon viel früher eröffnet. Ja. Ach, was ist eigentlich aus Shoyoka geworden? Ich habe letztens so ein KI-Bild gesehen, irgendwie, es war so ein YouTube-Thumbnail in dem Video, es war von englischsprachigen Kanal und da ging es um, was jetzt auch 10 Jahre alt ist, hier dieses erste Sequel-Folge von Star Wars, Force Awakens, ja. Und das war ein Bild von dieser Rey Skywalker oder Rey Palpatine oder wie auch immer man die nennen will. Und dieses KI-Bild sah ohne Witz genauso aus wie diese Shoyoka-KI-Bilder, die Ofenkäse und so. Aber ich weiß nicht, ob die KI da schon drauf trainiert ist oder so. Aber das sah aus wie Shoyoka. Also ja. Ach ja. Naivität und überzogene Erwartungen. Die KI-Katastrophe in den Medien ist ja ein Artikel von Peter Welchering. Ist ja einer von den dreien von dem Faktisch Richtig Podcast. Und er schildert hier quasi seine Erfahrungen von Journalismus, wo irgendwelche Gruppen gebildet werden, um irgendwelche neuen Sachen irgendwie sich zu überlegen und dass die Leute halt alle vollkommen außerweltliche Ideen haben, was das irgendwie kann und wie man das irgendwie einsetzen kann und was da irgendwie die Probleme damit sind und so. Und vieles davon, obwohl das jetzt für den Journalismus vorgesehen ist, ne, was ja auch Texte generiert, genauso wie das Thema, was natürlich mich beschäftigt als IT-Mensch und hier Programmierer, Entwickler, wie auch immer man das nennen will, da ist es natürlich auch so, dass ganz viele Leute, vor allen Dingen irgendwelche Chefs, der Meinung sind, dass das doch jetzt eigentlich alles ersetzen kann und alles super schnell geht damit und Das ist aber ja nur bedingt der Fall. Also es ist halt schon ein Tool, was man einsetzen kann, was auch hier und da halt Dinge vereinfachen kann. Aber dieses große, also das Beispiel, was er hier bringt, ist, dass die Leute irgendwie gedacht hätten, man könnte jetzt irgendwie ganze Podcasts irgendwie produzieren lassen von der KI oder so, dass sie das auch selber recherchiert und das dann... Und sich also, dann miteinander unterhält. Ja, wahrscheinlich, ja. Keine solche Ahnung. Sachen in den Arbeitsablauf zu implementieren, ist einfach anders, als man hat einen Mitarbeiter, der erledigt eine Aufgabe, da hat man gewisse Risiken, die bekannt sind, Krankheit, Fehler, Urlaubs, Fehlzeiten, was auch immer, Kopfschmerzen, Kater, was auch immer, ja. Und bei der KI hat man halt ganz neue solche Unwägbarkeiten und die kann man noch nicht abschätzen, wie man zum Beispiel abschätzen kann, wie oft wird ein Mitarbeiter krank sein aufs Jahr gerechnet und wie beeinträchtigt das die Produktivität als Ganzes und wie muss man halt die Ressourcen und den Workflow danach planen. Ja, da, ist eigentlich da, ein richtig da gutes, hat noch keiner eine Lösung für gefunden. Das ist eigentlich ein richtig guter Vergleich. Ich glaube, den werde ich mir mal klauen. Der ist eigentlich richtig gut. Ja, es ist nämlich wirklich so. Also die Ergebnisse, die schwanken halt sehr stark. Manchmal da hat man halt was Brauchbares, wo man richtig Zeit gespart hat. Manchmal wartet man auch ewig darauf, dass sich irgendwas verbessert und es stellt sich nie ein, sozusagen. Und ja, also das passt schon ganz gut, auf jeden Fall. Die Handbücher dafür werden halt noch geschrieben werden müssen, ne? Ja. Von der KI. Ja, bis sie halt durch die Personalabteilung und dann überall, das dauert halt seine Zeit. Also ich habe gestern mal wieder einen kleinen Test gemacht. Ich habe einen lustigen Tweet abgesetzt mit einem Bild, auf dem die verschiedenen Generationen von DDR-RAM zu sehen waren und mit unten drunter stand schön DDR1, DDR2, DDR3. Daneben habe ich einen lachenden Honecker gepostet. Und dann habe ich Grock gebeten, mir den Tweet zu erklären. Und Grock hat gesagt, ja, du hast da verschiedene Generationen von DDR-RAM gepostet und ein Bild von Helmut Kohl. Und damit willst du dich lustig machen über den DDR, weil das gleich klingt. Und ich dachte mir so, ja, KI wird uns alle ersetzen, wird uns alle auf jeden Fall in den Griff kriegen. Demnächst wahrscheinlich erst. Aber momentan kann es hier und da noch zu Fehlern kommen. Ja, und also beim Programmieren gibt es halt dann die Möglichkeit, dass das Ding halt irgendwelche Sachen rausspuckt, die halt aus Sicherheitsaspekten nicht gut sind. Beim Journalismus gibt es natürlich die Möglichkeit, und da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber steht hier halt in dem Artikel drin, dass ja auch, wenn ich jetzt die KI loslasse, komplett auf meine internen Sachen da, also zum Beispiel irgendwelche Statements von Leuten jetzt, die jetzt nicht unbedingt genannt werden wollen, namentlich in irgendwelchen Artikeln oder so. Also es ist ja auch ein riesiges Risiko da für die Geheimhaltung von sensiblen Informationen, zu denen man ja als Journalist eventuell auch Zugang hat. Ja, und Geheimhaltung, Privatsphäre, das gibt es bald eh nicht mehr. Ja gut, zumindest. Das ist natürlich auch wieder wahr. Ja. Arschgemon plädiert für die Tagesschau mit einfacher KI. Das ist auch kostengünstig. Ich bin dafür, dass wir die einfach schreiben, die Tagesschau in Zukunft. Ich mache es für einen halben Preis. Ja, wir würden die ganze Produktion für einen halben Preis übernehmen, kein Problem. Ja, ein kleiner Preis, finde ich gut. Mhm. Oh, ja. Da sind wir bei den 100 angelangt. Ach ja. Ja, ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich diese Peter Griffin-Geschichte mal in echt sehen würde. Und am wenigsten hätte ich gedacht, dass die ARD das inszeniert. Ja, die müssen das ja auch irgendwie produziert haben, also irgendwie ausgedruckt oder so, zusammengeklebt. Also wer uns nicht sieht oder Family Guy nicht kennt, es gibt dieses berühmte Meme, wo Peter Griffin, die Hauptfigur... Aber es sieht da eigentlich genauso aus wie da, wenn man es sieht. Eine Skala neben einem schwarzen Menschen hält, auf der verschiedene Hauttöne zu sehen sind. Und dann gibt es den Bereich okay, das sind die hellen Hauttöne, und not okay, das sind die dunkleren Hauttöne. Das ist eine Trickfilmserie. Und sie sind wirklich hingegangen und haben das nachgespielt. Also es ist original die Tafel aus dem Meme, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja. Original. Es ist so irrsinnig. In der nächsten Folge werden den Leuten die Schädel vermessen, nehme ich an. Amygdala ist so groß. Das ist der absolute Wahnsinn. Also alle daran Beteiligten, vor allem die Moderatoren auch, war nicht in Hochform, sage ich mal. Ingo Zamperoni ist halt Ingo Zamperoni, der sagt das, was am Prompter steht und reimt sich auch seinen Teil dazu und dem ist alles egal. Das ist halt der Ingo Zamperoni, dem kann ich nicht mal was vorwerfen, der hat schon schlimmere Sachen gemacht, glaube ich. Aber trotzdem, das Ganze hat ja den Anstrich von seiner Seriosität und dann kommt da dieser Pleitegeier und dann und die ganze Zeit läuft im Hintergrund die ganze Zeit dieses Deutschland, Deutschland. Die ganze Zeit im Hintergrund. Wie so bei Wer wird Millionär? Diese das Vieh hieß irgendwie Schlandi, was sie da hatten, ne? Das Maskottchen. Ja, ich Schlandi. Ich meine, was ist das? Das ist entweder, also ich meine, sowas würde ich dem Zentrum für politische Schönheit zutrauen. Sowas vielleicht war das von denen. Auf welchem Niveau sind die? Vielleicht war das von denen. Haben die KI trainiert, die sich ausgedacht hat. Der Wingo hat was Schönes dazu kommentiert. Er sagt, man sagt, ein Meme ist tot, wenn es im Family Guy auftaucht. Wie soll man jetzt diese Situation bewerten? Was sagt man das ist so? Wirklich ein Konundrum irgendwie gerade. Aber wie sie alle grinsen auch im Hintergrund. Also tut mir leid, dieses Bild ist so grauenhaft. Und es erinnert mich irgendwie an diesen Spruch, wenn du sie nicht besiegen kannst, verwirre sie. Ja. Vor allem dieses Ganze, jetzt auf einmal Deutschland oder was? Jetzt auf einmal. Ja, jetzt wo wir das ganze Geld ausgeben und so, das ist doch jetzt, da haben wir doch schon immer noch hingearbeitet. Hat dann gerufen, 500 Millionen oder Milliarden für die Industrie, bla bla bla. Also sie haben im Endeffekt Werbung für das Schuldenpaket gemacht. Ja, was ja absolut, wofür das Geld ausgegeben wird, ist ja wirklich lachhaft. Ich sag nur Berlin und Bäume pflanzen, ne? Ja, und hier geht es ja jetzt um das Stadtbild dann wahrscheinlich, ne? Also, ich habe es mir nicht angeschaut, die ganze Sendung. Aber genau, das ist die psychologische Kriegsführung. Das Stadtbild muss verbessert werden und deswegen. Ja, ich denke. Der Mann hier neben Ihnen, Sie haben sich so ein bisschen weggestellt, aber brutal. Ne? Also ich denke, ich würde nicht verstehen. Wie fühlt sich das an? Können Sie sagen? Moment, ja. Das ist wichtig, was er antwortet. Ja, das ist aber wirklich gehalten. Nee, ich kann dir aber sagen, was er antwortet. Wie fühlen Sie sich dabei? Und er sagt, ich habe mich daran gewöhnt. Okay. Ich habe mich daran gewöhnt. An was? Dass in Deutschland Leute mit so einer Tafel rumlaufen? No, sir. No, ja, sir. Und außerdem, also wenn ich diesen Mann, der nun komplett normal aussieht, ja. Wenn der mir auf der Straße begegnen würde, würde ich mir überhaupt nichts dabei denken. Das ist der große Fehler, den diese Leute machen, wenn sie uns alle für Rassisten halten, die Einwanderung kritisieren. Dass niemand von uns wirklich gegen den Einzelnen Hass oder sowas empfindet. Gerade eben war ich im Hausflur auf dem Weg vom Tee zurück und stand mit meinem Kumpel noch in der Tür. Da kam eine schwarze Dame an. Und natürlich haben wir ihr Platz gemacht und sie hat dann gewartet und ich habe gesagt, bitte nach Ihnen. Und dann ist sie hochgegangen und dann ist auf halbem Weg das Licht ausgegangen. Dann bin ich nochmal einen Schritt zurück und habe das Licht wieder angemacht und sie hat sich bedankt. So funktioniert das Zusammenleben. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht der Meinung bin, dass wir zu viele Einwanderer im Land haben. Das werden diese Leute nie verstehen, dass das nicht auf einer persönlichen Ebene ist oder sowas. Ich habe mich daran gewöhnt. Das ist einfach Bockmist. Weil ja, vielleicht kennt er nur Assis und die dissen ihn die ganze Zeit. Keine Ahnung. Ich meine, ihr wisst doch selber, wie was ist, wenn man sich gegenseitig beleidigt, im Freundeskreis auch und sowas. Da wird sehr gerne auf solche rassistischen Klischees zurückgegriffen. Ja, ich glaube, das ist auch hypothetisch gemeint. So nach dem Motto, ja, der Merz hat ja gesagt, sie gehören nicht dazu, so nach dem Motto. Und ja, ich habe mich daran gewöhnt, dass die Gesellschaft irgendwelche Leute, mit denen ich noch nie gesprochen habe, irgendwie mich ablehnen oder so, weil ihr mir das die ganze Zeit erzählt, dass es so ist oder so. Also ich würde da noch nicht mal sagen, dass der wirklich irgendwelche Erfahrungen gemacht hat in die Richtung. Das wird denen ja ständig eingeredet, ja auch von den Leuten. Dass sie ja auch damit gemeinsam mit diesem Stadtbild oder so. Dabei ist es ja, also den Leuten ist es doch vollkommen klar, dass normale Menschen damit nicht gemeint sind mit dieser Stadtbilddebatte. Wer tagsüber nicht irgendwo rumlungert oder Talahon-mäßig irgendwie oder weiß ich nicht was, dann das ist das da auch nicht damit gemeint. Aschkemann sagt, er hat sich daran gewöhnt, dass es ihm vom TV eingeredet wird. Ja. Auch keine schlechte Sichtweise. Ja, meine ich doch. Und nicht nur TV, sondern auch Medien. Und Ja, eben. Politikern, Medien. Gesellschaft, Zivilgesellschaft. Ich meine, es gibt literally hunderte Organisationen, die sich nur darum kümmern, zu sagen, ihr seid arm und unterdrückt und in Deutschland geht es euch allen ganz schlecht, weil die Menschen hier rassistisch sind. Die verdienen damit Geld und zwar nicht so knapp. Ja, aber im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfach dieses, ja, du hast da eine schwarze Person und dann hast du diese Karte und da steht okay und nicht okay. Wenn man das einfach ohne Kontext sieht, ne, einfach, ne, das alleine zeigt, wie daneben diese ganze Aktion ist und die Sendung hat ja noch mehrere andere interessante Ausschnitte gehabt. Und das Konzept ist ja, dass es ist ja Rede und Gegenrede und wenn man ein Problem hat, dann kann man buzzern und kann halt Gegenrede reden. Ja. Und ich meine, jeder weiß doch auch, dass es ein Vorgespräch zu der Szene gab. Niemand würde sich die ARD treiben. Wie haben die denn sonst auch in die erste Reihe da hingekriegt, dass sie direkt neben der Tussi nur einen Schritt machen mussten und dann stehen sie neben dem schwarzen Mann, um das Ding neben ihn zu halten? Erzähl mir doch einen. Und auch ein Hinweis darauf, dass das Ganze gut geskriptet war, ist dieser junge Herr hier, Tobias Behrot. Der hat dort nämlich teilgenommen. Und zwar hat er eine ganz einfache Sache gemacht. Er hat sich vor dem Auswahlverfahren gedacht, wir schauen uns das mal an. Und er sagt, man hat mir da Fragen gestellt und ich habe immer das Gegenteil von dem gesagt, was ich gedacht habe. Und siehe da, ich habe eine Einladung erhalten. Das ist der Einzige, der eine migrationskritische Frage, nämlich zum Sozialmissbrauch, gestellt hat. Ja, meine Bedenken, sagt er, wenn das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe, richtig war, was sind das für Leute? Richtig. Was sind da für Leute? Richtig. 70-80% SPD, Linke und Grüne. 15 Uhr kam ich an, die Menschen wurden regelrecht heiß auf die Sendung gemacht und das hat sich auch gezeigt. Am liebsten wäre ich bei den Fragen und bei der Gestaltung der Show im Erdboden versunken, aber ich habe es durchgezogen. Hat inzwischen auch schon ein Interview bei News gegeben dazu. Ja. So kommt man da rein, wenn man sich komplett verstellt, weil ich wette, hätte er gesagt, was er denkt, wäre er halt eben nicht dahin gekommen. Also der Verdacht drängt sich mir zumindest auf, wenn man sieht, wie sehr gecastet das Ganze aussieht. Und 70-80% SPD, Linke und Grüne. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass sich nicht viele bewerben. Ne? Also ja, gut, aber trotzdem, es ist... Also, dann kannst du es nicht die 100 nennen. Das zeigt, 100 deutet sozusagen auf 100%, auf Querschnitt, auf Gesellschaft irgendwie abbilden hin. Ja, dann nenne es irgendwie 100 Linke oder ja, nenne naja, es also das ist okay, das meine ich auch nicht damit. Ich meine ja nur, es muss ja nicht so sein, dass sie es aussieben. Es kann ja halt eben auch so sein, dass es schon dadurch ausgesiebt wird, dass die Leute halt keinen Bock haben, da überhaupt hinzugehen in diese Sendung. Also, wenn die nicht. Das kommt auch dazu. Und andere aktivistisch geprägte Leute sind eher beflügelt, dahin zu gehen. Ja, das plus der selektive Auswahlprozess führt natürlich dazu. Einerseits muss ich generell sagen, im Fernsehen, bei allen Shows gibt es Auswahlverfahren, die dämlich sind, sei es bei irgendwelchen Quizshows, da stellen die Leute sich halt im Auswahlverfahren ein bisschen dümmer dar, damit sie bessere Chancen haben, einfachstes Beispiel. Aber trotzdem, das rechtfertigt ja nicht den generellen Stil von dieser Sendung und die zeigen sich überall auf von der falschen Seite. Er hat in einem anderen Interview hat er auch gesagt, dass explizit in einer Interviewrunde beim Vorgespräch auch nach Parteizugehörigkeit, bei aktivistischen Zielen, nach aktivistischen Zielen und Stiftungsnähe oder NGO-Nähe von den Leuten gefragt wurde. Ja, und deswegen kann er auch sagen, verstehen. Okay, die Leute sind halt so parteimäßig orientiert, weil das halt dort auch abgefragt wurde. Naja, aber das kann ja auch daran liegen, dass sie nicht wollen, dass sie hinterher wieder überrascht sind, weil dann hier Critical Cat oder irgendwer halt die Tweets raushaut mit der ist bei der NGO, der ist bei dem Ding und so weiter und so fort. Dann können sie hinterher sagen, so, ja, wir haben das abgefragt, die Leute haben das nicht gesagt, also sind die Leute dann selber schuld. So, wir haben uns drum gekümmert. Also das kann man ja so und so sehen. Ist uns egal, sagt es uns einfach, aber es ist uns egal, ihr dürft trotzdem dabei sein, aber da kann man ja von ausgehen, dass bestimmte Leute ausgeschlossen würden. So. Ja, aber wie kann das sein in einem Fernsehen, für das wir jeden Monat 18,36 jeder, egal wie er denkt, egal welcher Meinung er ist, wir müssen alle abdrücken. Wie kann es gerecht sein, dass davon solche Sachen gemacht werden, in denen 70-80% einer Richtung so tun, als wären sie das Volk. Und dann schreien sie hinterher wieder, wir sind mehr und demonstrieren in 1%-Mengen in den Städten und feiern das als Mehrheit. Diese scheiß Psyop geht mir echt übel auf den Sack. Also Jemand hat ausgerechnet, dass alleine für diese Sendung, abseits von den laufenden Personalkosten, die jährlichen Beitragszahlungen von 40.000 Beitragszahlern quasi draufgegangen ist für diese Sendung. Juhu. Abseits, wie gesagt, abseits Personalkosten, weil das kann man nicht so wirklich kalkulieren. Ne? Ja, und oder konnten die nicht. Und die Belastung ist beziehungsweise auch nicht, aber ist, was soll ich sagen, das Ganze ist peinlich. Und schön, dass der Chris hier diesen Artikel dahinter geschnitten hat, weil in dem Artikel geht es nämlich um die Wahrheit. Nicht um eine Jubelveranstaltung, sondern um die blanke, nackte, angsteinflößende Wahrheit in Deutschland. Hier geht es um Stuttgart. Schade, dass Abel nicht da ist. Der könnte uns jetzt hier direkt Einblicke geben. Seit 2018 war Stuttgart im Kernhaushalt schuldenfrei. Doch inzwischen haben sich die Aussichten spürbar geändert. Hauptgründe dafür sind der deutliche Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen und die unzureichende Finanzierung staatlicher Aufgaben durch Bund und Land. Infolgedessen steht die Landeshauptstadt vor enormen finanziellen Herausforderungen. Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen. Vor diesem Hintergrund sind ab 2026 neue Schulden unvermeidbar, da dringende Investitionen nur noch über Kredite finanziert werden können. Damit die Landeshauptstadt auch in Zukunft Schulen sanieren, Straßen reparieren und Schwimmbäder betreiben kann, muss der Haushalt auf eine stabile Grundlage gestellt werden. Dabei geht es sowohl um kurzfristige Sicherung des Doppelhaushalts 2026-27, als auch um die langfristige Konsolidierung der städtischen Finanzen in den Jahren danach. Dafür sind klare Prioritäten und flächendeckende Einsparungen erforderlich. Nur mit soliden Finanzen lässt sich die Lebensqualität dauerhaft sichern und nachhaltig weiterentwickeln. Diesen Weg will die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Stadtgesellschaft gehen für ein leistungsstarkes und lebenswertes Stuttgart. Ja, fehlen ungefähr, ich glaube, irgendwas zwischen 500 und 800 Millionen im nächsten Jahr. Und Stuttgart ist sicherlich nicht der einzige Ort, an dem das so ist. Stuttgart ist natürlich hart getroffen durch das Wegbrechen der Autoindustrie, klar. Aber auch das ist ja eine Sache, die nicht vom Himmel gefallen ist. Ne? In einem Land, das eine grüne Landtagsregierung gewählt hat oder Landesregierung gewählt hat, nun. Ja. Genau, die für 2025 ein Defizit von 785 Millionen. 2026 bis 2030 plant Stuttgart insgesamt 2,4 Milliarden Euro an Krediten aufzunehmen. Die für 2025 erwarteten Gewerbesteuereinnahmen sind von ursprünglich geplanten 1,2 Milliarden Euro auf etwa 750 Millionen Euro gesunken. Auch die Gewerbesteueransätze für 26 und 27 wurden deutlich nach unten korrigiert. Sie liegen derzeit bei 700 bzw. 800 Millionen Euro. Auch die Gewerbesteuer, ne? Also neben der Gewerbesteuer kommen auch noch die Einkommensteuer, die natürlich verloren geht, insgesamt für eine Region, ja, vernichtend im Endeffekt. Die Steuereingaben sinken, Ausgaben steigen und die Stadtregierung muss jetzt gucken, ob sie mit Schulden und Einsparungen irgendwie so weit kommt, dass die Stadt weiter funktioniert. Peng. Oh je, ja. Jetzt der Angriff Bär wird das alles in Ordnung bringen. Aber super funktioniert es Bayern, genau. Die haben da auch eine richtige Partei. Und, Bayern, die werden uns alle retten, oder wie? Richtige Staatssekretäre. Ja, zu Stuttgart wollte ich nur sagen, Stuttgart 21 kosten bis jetzt 12 Milliarden, also 12 Jahre von 12 mal das, was denen jetzt in einem Jahr fehlt. Nur Stuttgart 21, hätte man es einfach nicht gemacht, wäre das Geld da. Ja, aber der Markus hat ja auch alle, nur... Das bezahlt doch bestimmt nicht nur die Stadt, das bezahlen wir doch bestimmt alle. Ich habe die Kosten schon bereinigt. Das ist, wenn man einfach das Projekt nicht gemacht hätte, dann hätten, wären private Investoren wären woanders hingeflossen. Da gab es auch eine Abflussquote und wie hoch die tatsächlichen. Das Problem ist, viele Leute haben ja Immobilieninvestments in Stuttgart gemacht und durch diese zeitliche Verzögerung haben sich diese Investments auch nicht mehr gelohnt. Also deswegen wären die tatsächlichen Kosten noch höher, weil das ja teilweise Investitionen sind, die man halt auch nicht mehr irgendwann zurück erwirtschaften wird, perspektivisch können. Naja, ich habe das schon, 1,3 Milliarden hatten ja gesagt, so, ich habe das schon versucht, eine äquivalente Summe zu finden, 12 Milliarden, ja. Kommentare posten, ja, sagt Projekte. Oder bei SimCity war Kredite aufnehmen keine gute Idee und irgendwann hat man das Spiel verloren, wenn man nicht ins Plus kam. Ja, also das überzeugt mich restlos. Ebenso überzeugt mich dieses Interview hier. Wir haben jetzt hier nochmal die Gelegenheit zu sprechen mit einer der Ministerinnen der CSU, die die CSU in der Bundesregierung vertritt. Bei uns ist Dorothee Bär, Forschungsministerin und Raumfahrtministerin. Willkommen bei Phoenix. Hallo, guten Abend. Frau Bär, nun ist heute der Tag der Wahlen, der Vorstandswahlen. Ihr Ergebnis war von den stellvertretenden Parteivorsitzenden, man muss es so sagen, das Schlechteste. Auch der Parteichef ist mit einer Watschen hier versehen worden. Müssen Sie mit Markus Söder heute Abend ein bisschen die Tränen trocknen? Nee, ich glaube, das müssen wir nicht. Also man sagt ja immer so schön, dass wir ja eine Volkspartei sind. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ergebnisse. Ich bin extrem dankbar, in so einer Sammelabstimmung aus einem der kleinsten Bezirksverbände so hervorragend dieses Jahr gewählt worden zu sein. Ja, das erinnert wieder frappierend an die DDR 1988. Was wir gerade hatten, ist ein Lehrstück in Politikerkommunikation. Ich weiß nicht, ob wir die vielen Ideen, die sich da drin verbergen, alle gefunden habt, aber ja. War auf jeden Fall da. Es ist ein sensationelles Ergebnis. Ich bin der kleinste Verband und trotzdem hat man mich gewählt. Ja, wunderschön. Und früher war ihr Job ja unter anderem Schirmherrin von dem Computerspielpreis, den Shoyoka gewonnen hat. Also, na, dem deutschen Computerspielpreis, dem renommierten, den wir unbedingt alle brauchen. Also Sie sind zufrieden und um Markus Söder machen Sie sich keine Sorgen, der bleibt dann fest im Sattel, auch jetzt, was sein Ergebnis betrifft. Selbstverständlich. Also Sie haben es ja gemerkt, auch die Rede war fantastisch. Mehr als Markus Söder leistet auch für die Partei. Das geht überhaupt nicht. Er ist Tag und Nacht fürs Land unterwegs und die Erfolgsbilanz für Bayern ist auch sensationell. Alter Schwede. Ich sehe den Vorspann von der Serie, wo er tagsüber als Politiker und nachts zieht er sich das Cape über und rennt durch München, um Verbrecher zu jagen. Macht Fotos von allen seinem Essen. Im Einsatz. Ja, klar. Ja. Der gibt 110%, ne, Doro? Ja, das macht er. Sie haben ja die Rede gerade gehört, die war ja sensationell. Also ich habe noch nicht eine einzige Rede von dem Typen gehört, die ich sensationell fand. 83% als Parteivorsitzender ist auch nicht so richtig gut. Ja. Das hat sie irgendwie auch übersehen. Kommt der auch aus einem kleinen Verband, Dorothee? Wahrscheinlich. Ein oder andere mal dann sein Mütchen kühlen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann gehört es bei einer Volkspartei dazu. Aber ich glaube, in den Parteien wäre man... Das finde ich ja schön, dass sie das so... Da müssen die Leute ihr Mütchen kühlen aus dem einen oder anderen Grund. Und deswegen hat der Chef, das hat nichts mit seiner Arbeit zu tun oder seiner hervorragenden Rede oder seinem Einsatz als Politiker bei Tag Verbrechensbekämpfer bei Nacht. Das ist weiterhin flawless, aber da sind halt Leute, die wollen Stunk machen, verstehen Sie? Die verstehen Politik eigentlich gar nicht, die dumm. Ich sag's, wie es ist. Ja, schon klar. Ich bin sehr froh über solche Ergebnisse. Sie vertreten die CSU am Kabinettstisch. Markus Söder sagt, er fühle sich besonders unabhängig und besonders frei in seinen Entscheidungen, weil er nicht am Kabinettstisch sitzt. Also sind Sie an den Ketten des Kanzlers? Ich habe ein super Verhältnis zu unserem Bundeskanzler und wir haben tatsächlich in Berlin ja etwas, was ich manchmal zwar sehr genieße als Ministerin, wo ich aber manchmal der festen Überzeugung bin, es ist nicht immer so großartig. Und zwar ist das sogenannte Ressortprinzip. Das heißt, wir sind als Bundesministerinnen und Bundesminister tatsächlich sehr unabhängig. Ich würde mir manchmal noch wünschen, dass es auch zwischen den Bundesministerinnen und Bundesministern noch ein bisschen horizontaler zugeht, weil die Ressort. Das muss ein bisschen horizontaler zugehen. Meint ihr das sogenannte Kabinett oder was meint sie? Hä? Hat die Dame schon ein, zwei leckere Champagner intus? Hat sie gerade geflirtet an der Bar? Ich glaube mal nicht, aber ich kriege Hallos auf jeden Fall von ihrem Oberteil, ne? So Prinzip uns zwar helfen, aber ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger wollen eine noch engere Zusammenarbeit. Ich bemühe mich da sehr und manchmal könnte es von den anderen Ressourcen noch ein bisschen auch mehr Engagement geben. Mehr. Die anderen können sich ruhig ein bisschen mehr anstrengen. Die so Bewegung dazu. Horizontale Integration. Ne? Zack, zack, mit den Armen, die Bewegung. Engagement von anderen Kolleginnen und Kollegen. Vor allen Dingen ist ja das Gesamtbild dieser Regierung nach wie vor nicht so, dass die Menschen im Land wirklich begeistert sind. Selbst wenn hier die CSU sagt, man hat viel erreicht, die Menschen in den... Nicht so, dass die Menschen begeistert sind, ja. Das ist eine sehr diplomatische Umschreibung. Umfragen begeistert wie das Publikum bei die 100. Yeah, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Anders. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Vielleicht müssen Sie mal auch ein bisschen positiver berichten an der einen oder anderen Stelle. Also ich habe so das Gefühl, liegt jetzt nicht an Ihnen. Ja, Herr Phoenix, Mensch, ich habe Ihnen gerade gesagt, der Markus macht ja alles und ich mache auch alles. Die anderen müssen mal mehr machen. Warum machen Sie denn hier nichts? Wofür bezahlen wir Sie denn hier? Lassen Sie doch mal Ihren Beitrag mit ein bisschen Propaganda, damit die Stimmung steigt. Hallo? Aber dass wir uns in so eine Lethargie so runterrammeln, das, was wir jetzt erreicht haben, gerade in meinem... Runterrammeln. Was? Wir rammeln uns in die Lethargie. Runter. Dass wir uns da hinunterrammeln. Ressort, der, da kommt der kleine Landesverband, nee, der kleine Regionsverband durch. Ministerpräsident hat es angesprochen, 5,4 Milliarden für die ESA, das bedeutet 5,4 Milliarden. Hat sie gerade Angesprochene gesagt? Ich glaube nicht. Bitte geh nochmal zurück. Ich will wissen, ob sie... Das breitet sich ja aus. Ja, die kommt doch aus dem Fränkischen, oder? Verdammt, ey. Was? Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Vielleicht müssen Sie mal auch ein bisschen positiver berichten an der einen oder anderen Stelle. Also ich habe so das Gefühl, liegt jetzt nicht an Ihnen, aber dass wir uns in so eine Lethargie so runterrammeln. Das, was wir jetzt erreicht haben, gerade in meinem Ressort, der Ministerpräsident hat es angesprochen, 5,4 Milliarden für die ESA. 5,4 Milliarden für die ESA. Der fränkische Stammbaum ist ein Kreis. Es wird noch viel besser. 5,4 Millionen Euro für die ESA. Das bedeutet 5,4 Milliarden wieder Euro, die zurückkommen nach Deutschland in die Industrie, in die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ja, das bedeutet das. Es kommt direkt wieder zurück. Unsere Start-ups, der erste Europäer, der jemals zum Mond fliegen wird, wird ein Deutscher sein. Und es nimmt... Da haben die es. In einem Flugtaxi da hoch. Das wäre cool. Fände ich echt cool. Können wir das nicht machen, bitte? Das wird auf dem fliegenden Autos Teppich bauen, sein, wir natürlich. Zum Mond fliegen können. Hey, mal groß denken. In Deutschland könnte man das theoretisch machen. Solange die ganzen Leute, ich meine, es werden jetzt ja sehr viele Leute in der Industrie freigesetzt, wie es so schön heißt. Das ist ja theoretisch ein Potenzial für neue Firmen, Startups oder beziehungsweise Firmen, die sehr gutes Personal günstig einkaufen können. Sagen wir es einfach, wie es ist. Und das ist oftmals ein Innovationsmotor und ich hoffe, das ist das einzige Gute, was am Ende Licht dieses komischen Tunnels, in dem wir gerade sind, auf uns wartet. So dass aus den Auferstanden aus Ruinen, aber diesmal bitte ohne Sozialismus. nimmt man dann immer so Achselzucken zur Kenntnis und feiert die großen Erfolge nicht. Also ich freue mich auf jeden Fall, ein Ressort vertreten zu dürfen, was für Fortschritt steht, für Aufbruch und für mehr Souveränität. Und ich versuche jeden Tag auch, ja, denjenigen, die schlechte Laune haben, ihre schlechte Laune etwas zu verderben mit positiven Beispielen. Na, ist eure schlechte Laune schon verdorben? Mit diesen positiven Beispielen. Also meine Laune ist gut. Sehr gut, das hervorragend, das sind wir schon zu zweit in Deutschland. Die Fragen stellen sich ja trotzdem, weil die eigenen Erwartungen, auch die geschürt worden sind, sind ja andere. Der Herbst der Reformen ist versprochen worden. Reformen beim Bürgergeld, Reformen bei der Rente, Reformen auch bei der Pflege. Jetzt ist es so, dass in vielen Feldern alles verschoben worden ist auf nächstes Jahr, irgendwann nächstes Jahr. Macht Ihnen das nicht auch Sorge, dass man alles verschiebt in dieser Regierung? Also alles verschieben wir ja nicht. Wir haben ja ganz viel auf den Weg gebracht, auch mit unserem Entlastungskabinett. Wir sind schon den Bürokratieabbau angegangen. Und natürlich ist es so, wir haben ein Wahlsystem, was wir eine... Die glauben das wirklich, oder? Die sitzen da wirklich zusammen und dann haben sie irgendwie wieder 3 Stunden was gemacht. Tolle Sitzung vom Entlastungskabinett, aber es passiert halt nichts. Was, der erste Europäer auf dem Mond wird ein Deutscher sein, hallo? Ich rede schon wieder schlecht, ne? Ah, verdammt, tut mir leid, Doro. Das musst du mir nachsehen. Einen Koalitionspartner haben. Mal wollen wir etwas, dann möchte die SPD nicht und mal umgekehrt. Das heißt, man muss da Kompromisse finden. Mal wollen wir was, mal möchte die SPD nicht. Ist gut. Das ist gut. Super, oder? Oh mein Gott. Was haben wir bitte? Entschuldigung, ich möchte hier nicht zu nahe treten, aber das ist nicht das Format von Herrn Genscher. Oder so. Das ist nicht mal ein Kinkel. Man sehnt sich ja nach Möllemann. Ja, aber ich meine, sie ist ja nicht in der FDP. Sie ist in der CDU. Das ist ja egal, da gab es ja auch Leute, die trotzdem irgendwie vernünftig waren. Dann nehme ich lieber den Westerwelle zurück als den. Hunderte von denen. Hat auch nicht nur gute Seiten. Naja. Nein, aber das waren Leute von Format, die hätten sich nicht in der Form getraut, da so eine Textbausteinsammlung abzugeben. Ja, ich glaube, solche Leute, die gucken sich das an und drehen sich um und machen was anderes. Ich kann mir schon den nächsten Kompromiss vorstellen. So. Kann ich nicht anders erklären. Ja, wir streiten uns hier, wir streiten uns da. Okay, jetzt ist es entschieden, der erste Europäer auf dem Mond wird eine Frau sein. Das wird bestimmt... Aber Chris, schon gibt es wieder eine gute Nachricht zu finden. Ja, auch also, wieder wahr, ja, stimmt. Das Schloss auf dem Mond wird aus rosa Porphyr gebaut werden. Ne? Hast du wieder für den nächsten Tag was. Und der Garten wird 30 Hektar groß sein. Hast du wieder was? Du musst es den Leuten nur vermitteln. Einen haben Union gewählt, weil sie Union pur wollen. Diejenigen, die SPD gewählt haben, wollten sicherlich nicht Union pur. Aber ich finde, manchmal habe ich da schon so eine Textbildschere, weil im Großen und Ganzen, wenn ich im Kabinett bin, wenn ich auch im Bundestag bin und vor allem... Union pur. Ich glaube, die meisten Leute wären schon zufrieden mit Union aus dem Wahlkampf. Union light. Ja. Union nur. Und nicht pur. Also. Oder wie wär's mit Union stur? Ihr müsst die SPD mal so richtig runterrammeln. Vor allem, wenn ich draußen bin, bei den Unternehmen in der Wirtschaft. Ich hatte heute früh ein großartiges Unternehmen besichtigt hier in München, die sich mit der Zukunft der Medizin beschäftigen. Da ist die Stimmung wesentlich besser. Der Zukunft in der Medizin. Ja, das ist immer geil. Ne? Zukunft ist immer schön. Ne? Was das Tolle an der Zukunft, müssen wir nicht leisten. Können wir vertagen auf die Überzukunft und die Überüberzukunft. Da habe ich gerade eine Textbildschere. Ja, vielleicht machen wir da auch mal den kurzen Einschub von dem, bevor wir mit ihr weitermachen, von dem Davos-Ding. Ach so. Das passt ja vielleicht ganz gut hin mit diesen tollen Erwartungen und die Zukunft hier und alles ist prima und so. Das ist ein Interview, auf das ich auf Twitter aufmerksam geworden bin. Jetzt habe ich schon wieder den Namen von der Name vergessen. Es geht um eine ehemalige... Fixler. Desiree Fixler, ehemalige Mitarbeiterin der Deutschen Bank, dort in einer hohen Position, irgendwie Chief Officer of irgendwas auch in Richtung Nachhaltigkeit. Ja, genau, Nachhaltigkeit, Chief Officer, sowas, genau. Und die erzählt hier in diesem Interview ein paar Dinge aus der Bankenwelt, dass dir schwindelig wird. Und sie sagt halt wirklich ganz offen, und das ist eigentlich das, wo ich am meisten laut gelacht habe, sie sagt in dem Interview ganz offen, wenn wir auf ein Produkt nachhaltig draufschreiben oder soziale Gerechtigkeit oder ESG oder Grün, können wir 2 bis 3 Mal Gebühren einstreichen im Vergleich zu anderen Finanzprodukten. Und das Geld geht nicht in diese Zwecke, es geht in den Tresorraum der Bank. Die Frau sagt, sie hat ist irgendwann abgelehnt, einen Geschäftsbericht zu unterschreiben, weil sie gesagt hat, da sind lauter Lügen drin. Und dann ging es lange hin und her und dann wurde sie gekündigt. Und am nächsten Tag wurde dieser Geschäftsbericht, so wie er war, veröffentlicht. Also ein super interessantes Interview. Sie spricht über WEF. Sie hat unter anderem auch an diesem Net-Zero-Konzept durchaus teilgehabt und erzählt, wie das so ist in Davos, was da für Menschen sind, was da für eine Atmosphäre herrscht von ihrem Treffen mit Klaus Schwab. Ist ein super interessantes Interview. Und der Chris hat sich die Arbeit gemacht vorhin. Ich habe ihm das geschickt und der hat sich dann die Arbeit gemacht, die ich mir eigentlich von Anfang an hätte machen sollen. Aber ich habe es eigentlich nicht eingereicht, weil ich es noch nicht wirklich verifizieren konnte, aber der Chris kann ja selber was dazu sagen. Ja, genau. Ich hatte also erstmal, wie das so reinging in das Interview, dachte ich, okay, das ist aber ganz schön reißerisch. Mal gucken, ob das überhaupt Wasser hält. Aber das ganze Interview, da hat man auf jeden Fall schon gemerkt, sie sagte, ja, ich habe hier gearbeitet, da gearbeitet, hatte hier und da diese und jene Position. Also alles Dinge, die man halt prüfen kann. Und ich habe dann einfach mal gegoogelt und habe also auch mehrere Medienberichte auch von deutschsprachigen großen Medien gefunden zu der Dame, weil das halt auch so ist, wie sie sagt, dass sie halt eine Zeit lang von dieser grünen Bewegung dann auch so gefeiert wurde als die große Greenwashing-Expertin, also dass sie sich quasi gegen Greenwashing einsetzt. Das war so dieser, nachdem sie da bei der Deutschen Bank aufgehört hat, war das so der Stempel, den sie gekriegt hat, weil sie sich ja quasi, sie war ja selber auch überzeugt von dem Zeug, sie dachte ja wirklich, dass sie die Welt irgendwie besser machen, also sie wollte die Welt ja wirklich besser machen und hat halt gemerkt, dass diese Sachen aber nicht dazu taugen und das war ja der Grund. Ja, weil es alles ausgenutzt wird, um damit noch mehr Geld zu verdienen, klar. Ja. Ja, aber den Schwab jetzt direkt getroffen hatte sie es, glaube ich, nicht erzählt. Und sie meinte nur, sie wäre halt schon ein paar Mal mit dem irgendwie in einem Raum gewesen und er würde irgendwie immer nur sich auf den Mächtigsten irgendwie im Raum. Also in Kalifornien waren sie irgendwie beim Schwarzenegger, dann ist er da irgendwie rumgehampelt und Klaus, komm in, Klaus, Klaus, who is the woman? Put her back there in the corner. Komm, Klaus, I show you my weapons. Ja. Ja, und sie war halt in irgendeinem Gremium, aber sie hatte gemeint, es gibt irgendwie 30 oder so von diesen Gremien, die halt den WEF irgendwie darstellen. Hm. Und sie war halt nur in einem davon oder in zweien oder so. Also richtig krass. Also diese Leute wissen da auch alle nicht, was die anderen halt machen. Ne? Also es ist wirklich gut aufgebaut und damit irgendwelche, ja, ist eigentlich wie so eine Art Think Tank, dass man halt irgendwie die Welt dahin kriegt, wenn man die halt hinhaben will. So kommt es mir jedenfalls vor. Oder die Mafia. Ein Think Tank oder die Mafia. Und die einzelnen Leute sind dann halt so in ihrer Blase abgesperrt und keiner weiß halt irgendwie, was die anderen denken und tun und so. Und wer dann halt oben drüber sitzt und sich das halt alles davon, dann kann sich dann halt schön die Sachen rauspicken, die halt für die eigene Agenda irgendwie helfen, um halt so Sachen richtig schön zu verkaufen halt. Aber es ist halt auch alles nur, es ist Marketing, es ist Verkaufen. Das sagt sie halt auch, dass es halt Marketing da immer mit zugehört hat zu diesen Sachen. Es ist halt im Endeffekt ein Marketing-Ding gewesen, dieses ESG und so und kein Umwelthilfe-Ding. Und die ganzen Ressourcen auch, die das verbraucht, dadurch, dass man sich halt lauter Berater irgendwie anheuern muss. Und sie sagt halt, dieses Berater anheuern ist größtenteils dazu da, um sich abzusichern, damit man quasi die Schuld weitergeben kann. Also die Schuld weitergeben kann dafür, dass man halt versagt. Also dass halt die Sachen nicht das bringen, was sie sollen. Da kann man jetzt sagen, bei Management-Meeting kannst du ja immer sagen, wir haben die Best-Practice-Ansätze mit den hoch angesehensten Beratungsfirmen gemacht. Es ist ja nicht unsere Schuld, dass das Projekt gescheitert ist. So ist es. So ist es. Das ist im Endeffekt das Ding. Es ist einfach nur, damit man das abschieben kann, damit man sagen kann, die anderen sind ja schuld, weil wir haben uns ja, genau, wir haben uns halt die besten Leute rangeholt, ja. So ist es halt im Endeffekt. Also es ist wirklich interessant. Es wundert mich, dass sie noch gar nicht bei uns aufgetaucht ist, weil wie gesagt, ich habe da auch Medienberichte zugefunden. Das war jetzt nicht nur von irgendwelchen Blogs oder so. Und ja, die ist ja schon seit ein paar Jahren da im Gange halt. Naja, ich meine, dass diese ganze ESG, also ich meine, das Ganze hat ja angefangen als sogenanntes Corporate Social Responsibility, so hieß das. Und da war die Deutsche Bank auch führend, damals in Deutschland. Ja, mit ihr die halt. Hat das Ganze etabliert, weil die ja auch die Grundlage für den ganzen Emissionszertifikatehandel entwickelt hat und ja jetzt auch betreibt. Das heißt, die verdienen da auch immer ganz gut an. Und das sagt sie im Endeffekt, sie sagt, das liegt größtenteils daran, weil die Deutsche Bank ja auch bei dem ganzen Finanzskandal von 2008 halt eine ganz unrühmliche Rolle gespielt hat. Okay. Und man da halt seinen Namen halt, sein Standing marketingtechnisch halt verbessern wollte, indem man dann halt den großen Weltretter genau. spielt. Genau, man hat dann einfach gesagt, okay, wir sind jetzt nicht mehr die Leute, die die kleinen Leute in Amerika abgezockt haben, wir sind jetzt die Leute, die die neuen regenerativen Energien quasi, wir sind jetzt das Aushängeschild dafür. Dann hatten die ja den Riesenskandal bei der DWS, was ja die Fondsgesellschaft von der Deutschen Bank ist, eine Tochter. Ja, und das ist genau das, wo sie gearbeitet hat, ja. Da war sie halt ja, beteiligt. Dann ist sie mir in dem Kontext vielleicht untergekommen, weil, also nochmal zurückzugreifen, das Corporate Social Responsibility. Und da ging es einerseits darum, Sachen, dass man Steuerabschreibungen machen kann und positives Image als Marketing. Ja, das lief auch in vielen Bilanzen am Anfang halt im Marketingbudget. Da gab es nicht ein extra Nachhaltigkeitsrichtlinien für als eigenen bilanziellen Posten, sage ich mal. Das ist buchhalterisch auch interessant gewesen, nach zu gucken, wie das Ganze verbucht wurde. Am Anfang war es nur Marketing und dann war es halt Transaktionskosten und dann ging es einfach rüber in die ganze Compliance-Abteilung. Ja. Ja, also interessant auf jeden Fall, aber dass das Ganze dass die ganzen hehren Ziele missbraucht werden von allen, die daran beteiligt sind, ist eigentlich allen Beteiligten klar. So, ja. Seitdem ich den ersten professionellen Kontakt im Bankenumfeld hatte, ganz am Anfang von meiner Ausbildung, alle Leute, die mir da quasi das beigebracht haben, die da dran gearbeitet haben, die haben das selber alle nicht ernst genommen. Ich denke an American Psycho. Die haben nicht gesagt, so, ja, das fördert die Umwelt und so. Also eher so, ja, das fördert die Umwelt und so. Mhm. Aber da will ich da jetzt auch nicht reingehen. Wer auf X unterwegs ist, kann der Dame auch folgen. Sehr angenehme Tweets. Aber ich meine, neben ganz vielen anderen Finanzprodukten ist das ja auch der moralische Aspekt dabei, spielt ja auch keine große Rolle. Du kannst ja auch irgendwelche, es gibt sehr viele moralisch fragwürdige Sachen im Finanzbereich, wo spekuliert wird, wo Leute über den Tisch gezogen werden, ohne dass sie es merken, ja, wo es dann auch vertuscht wird und sowas. Das ist halt Daily Business und diese ganze CSR-Sache war ganz am Anfang halt nur eine weitere Komponente von vielen, vielen anderen Sachen, die halt so nebenher laufen. Ja gut, das ist ja schon seit Jahrzehnten meine Einstellung und da habe ich meine linke Einstellung auch im Grunde genommen nicht verändert. Das Casino könnte man zumachen und durch einen ordentlichen Finanzmarkt ersetzen, ohne dass die Wirtschaft großen Schaden nehmen würde. Punkt. Ja, ich meine, der Finanzmarkt, dieses Casino, man muss halt wirklich, außer den Haien. Worüber redet man über die ganzen Derivate, ja. Dann natürlich welche Derivate und Leerverkäufe, ja, Wetten, Nahrungsspekulation, alles weg. Es gibt ja das schöne Konzept von der Tobin-Steuer, da wird schon länger nicht mehr drüber geredet, aber ein ganz anderes Thema. Ja, das würde einfach jede Finanztransaktion minimalistisch besteuern und dadurch sehr viele Spekulationssachen, gerade computergestützte Spekulationssachen unterbinden, wo wirklich nichts passiert, außer dass Geld rausgepresst wird und für alle Leute der Gewinn geschmälert wird. Investmentbanking ist eine Geißel der Menschheit. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, genau, um nochmal wieder den Bogen zurückzumachen, es geht halt um dieses Ding von wegen die Zukunft, ne? Also das haben wir auch immer wieder, irgendwelche super tollen Ideen, wo man sich komplett rein verliebt und dann irgendwie meint, das wird jetzt alles gut, wir müssen da jetzt nur hinarbeiten und die ganzen Störer alle ausschalten, die sagen, nee, Weil die sind ja dann die, die das alles gefährden oder so. Nein, man muss das in kleinen Schritten machen. Und wenn es dann irgendwelche Durchbrüche wirklich gibt in irgendwelchen Industrien, dann müssen die auch nicht mit Geld zugeschissen werden. Und dann läuft das auch. Aber es ist halt eher unwahrscheinlich, dass es die geben wird in so Dingen wie diese Kernfusion und diesen ganzen Sachen, die immer 10 Jahre weit weg sind. Alle 10 Jahre immer wieder 10 Jahre weit weg. Und ja, es ist halt eher unwahrscheinlich, dass das irgendwann wirklich mal kommen wird. Und wenn es kommt, dann kommt es halt. Und da muss man sich dann auch nicht mit Geld, das man nicht hat, das alles totwerfen und dann so tun, als hätte man jetzt irgendwie die Zukunft gerettet oder so. Hier Joaquino Dagona, Sozialismus Affe, bitte, nicht Affen. Die anderen sehen das vielleicht völlig anders. Bitte nicht von mir auf andere schließen. Als man manchmal es von der veröffentlichten Meinung glauben mag. Sie sprechen jetzt auf die Medien an. Dennoch gibt es viele Wirtschaftsinstitute, die auch sagen, die Unternehmen, vielleicht die Sie besuchen, denen geht es gut, aber vielen anderen geht es nicht so gut. Das IFO-Institut hat jetzt gerade noch mal herabgestuft, die Prognose auch für das kommende Jahr. Was kann die Space-Ministerin, Zitat Markus Söder, noch tun, Unternehmen, die hier auf der Erde, und zwar in Deutschland, tätig sind, zu unterstützen? Das Spannende ist ja, dass das, was wir im Space machen, ausschließlich von Unternehmen gemacht wird, die hier unten auf der Erde sind. Aber es geht ja nicht nur um Raumfahrt. Wir haben die Hightech-Agenda Deutschland auf den Weg gebracht mit 6 Schlüsseltechnologien von der künstlichen Intelligenz über Quantentechnologien, Mikroelektronik, Fusion, ganz riesengroßes Thema, alles was mit Energie... Ja, genau, da haben wir sie alle, die wunderbaren Luftschlösser. Wir werden Einhörner in den Tälern Bayerns züchten und dazu Drachen und in der Tiefebene in Norddeutschland wollen wir Fischmenschen ansiedeln. Es wird wunderbar werden in die Zukunft. Alter Schwede. Aber die veröffentlichte Meinung sagt, dass das, was im Space passiert, bleibt auch im Space, denn da hört dich keiner schreien. Oder das R-Rollen. Verkehren zu tun hat, mit Energie zu tun hat. Also da sind wir wirklich ganz vorne mit dabei. Wir haben die Fusionsstrategie, die Mikroelektronikstrategie. Thema Energie sind wir ganz vorne mit dabei. Wir haben die Einhornstrategie, da sind wir ganz vorne dabei bei den Kryptozoologen. Ganz vorne mit dabei. Das wird mit der Flugscheibe, werden wir auf den Mond fliegen. Pass auf, du. Scheiße, delegitimiere ich sie gerade? Und dann wäre mal die Mondbasis befreit. Entschuldigung, ich wollte sie nicht delegitimieren. Das ist Satire. Telefonstreich. Strategie jetzt schon durchs Kabinett bekommen. Das heißt, auch alles, was wir in der Forschung machen, zählt auf Wachstum ein, auf Wohlstand und ganz wichtig, neu, leider notwendig, auch auf Souveränität. Das heißt, gerade auch im Weltall wird Deutschland verteidigt werden, indem wir neue Satelliten ins All bringen und indem wir eben nicht abhängig sind von Satellitenanbietern aus den USA oder noch schlimmer aus China oder Russland. Dennoch müssen die Menschen... Aus den USA oder noch schlimmer... Das ja auch im Geldbeutel spüren, auch bei ihrem Arbeitsplatz das Gefühl haben, dass der sicher ist, dass die Firma nicht in Turbulenzen gerät. Wann haben Sie den Eindruck, springt dann die Wirtschaft wieder richtig an? Weil das, was Sie beschreiben, ist ja nicht bei allen Unternehmen das, was die... Wann springt die Wirtschaft wieder an? Das fragt er die Frau, nach dem, was sie vorher gesagt hat. Ja, die Zukunft wird rosig, die springt bald wieder an, die Wirtschaft. Wie springt? Ich meinte vorhin auch im Chat, dass die Tante sich nur auf den Teppich seiner Oma legen muss, dann wäre sie sofort getarnt. Das fällt mir jetzt gerade in der Einstellung auf das Stimmen. Ja, ich habe ja vorhin schon gemeint, das wäre psychedelisch irgendwie, es bewegt sich alles bei mir. Ja, oder sie werden den fliegenden Teppichen halt, mit denen fliegen wir zum Mond. Wenn es die Flugscheiben nicht werden, dann ist die wahrscheinlich mit dem Muster. Das wird hier schon getestet. Pläne für die kommenden Monate sind. Das stimmt, aber gerade zum Beispiel bei der Automobilzulieferindustrie merke ich bei ganz vielen, dass die auch schon den Switch vollzogen haben und auch Zulieferer werden für die Raumfahrtindustrie. Da gibt es ganz viele positive Beispiele. Und ja, ich... Straßen, da wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Tag, Tag. Naja, einerseits ist das schon ziemlich dämlich, weil es ein kleines Beispiel ist, aber andererseits, wenn halt Zuliefererfirmen, die jetzt sonst pleite gehen würden, weil der Automobilsektor schwächelt, jetzt eine neue Zielgruppe haben und deswegen weiterhin produzieren können, ist es ja gut. Weil wir so viele Raumschiffe bauen. Aber das Problem ist, wie machen die das? Machen die das, indem die weiterhin hier produzieren oder gehen die mit ihrer Produktion dann näher an die Endkunden? Und die so viele Raketen starten wir ja hier nicht im europäischen Bereich. Bald werden die alle in Helgoland gestartet, pass mal auf. In Helgoland, stimmt. Raumbahnhof Helgoland. Es gab auch mal einen Plan, das fand ich eigentlich einen interessanten Plan, eine Art Plattform zu bauen, die dann halt im offenen Meer schwimmt. Also betrieben. Alter, aber können wir nicht auf der Zugspitze? Auf der Zugspitze, dann haben wir schon 3000 Meter gespart, wenn die von da starten. Wisst ihr, was ich meine? Nachhaltigkeit. Das sind schon 3000 Meter weniger, die Rakete fliegen muss, als wenn du die in Peenemünde oder auf Helgoland startest. Es gibt schon viele Sachen, die wir können, aber diese Barriere außerhalb, halt die wirklich außerhalb des Schwerkraftsbereichs von der Erde zu kommen, geschweige denn halt noch dann zu beschleunigen, um woanders hinzukommen. Wir haben hier schon Raketen gebaut, Preis, da wartet woanders noch in Kinderschuhen. Aber lustig, man hat ja jetzt die Pläne von den Saturn-Raketen wiedergefunden. Die wurden ja auf ominöse Weise aus Versehen vernichtet. Die ganzen Baupläne für die Raketen, nachdem die Originale kaputt gemacht wurden. Und die wurden jetzt wieder rekonstruiert. Das finde ich faszinierend. Wie gesagt, die Technologie wurde jetzt erstmal wieder von Elon Musk quasi wiederbelebt mit diesen riesigen Raketen. Die Technologie hatten wir schon mal. Aber irgendwie, ne, immer zwei Schritte nach vorne, einer zurück oder so. Naja. Naja gut, die Technologie hatten wir schon mal. Ich kann mich nicht erinnern, dass in den 70ern die Raketen wieder auf einer Plattform gelandet sind, die Antriebsstufen und wiederverwendet werden konnten. Eine bemannte Mondmission. Wir hatten jetzt sehr lange keine Raketenplattform, mit der das überhaupt möglich wäre, physikalisch gesehen. Genau, die Amerikaner haben ihre Mondmission abgeschlossen und danach gab es die Raketen nicht mehr. Dann haben sie sie eingemottet und die Baupläne wurden wortwörtlich aus Versehen vernichtet. Ja, und dann war die Technologie galt als verloren, weil halt viele der Entwickler halt auch verstorben waren und so weiter. Ja, aber eine Rakete ist jetzt ja nicht so kompliziert. Das ist unten Feuer und oben drüber Benzin. Ja, man hat es über Jahrzehnte nicht geschafft, das nochmal zu machen. Ne? Das hat, wie gesagt, der Elon Musk hat das mit einer anderen Art und Weise gemacht. Du hast aber schon die Booster-Raketen unter den Shuttles gesehen, oder? Ja, die waren im Vergleich aber nicht stark, so stark, wie gesagt. Aber man konnte es ist schon sehr faszinierend. Es ist faszinierend. Es zählt halt auch zu den Themen, wo ich mir denke, schon faszinierend, dass wir das gar nicht mehr können. Aber jetzt können wir es wieder, das ist doch positiv. Ja, auch wenn es gibt, mal gucken, wie es performen wird. Ich muss scheiß der Hund drauf noch für dieses Kopfkino danken. Ja, wenn dann an der Zugspitze der Raumbahnhof ist, dann kannst du nämlich in 10 Minuten vom Münchner Hauptbahnhof kannst einsteigen in den ICE und dann an der Zugspitze direkt zum Mars oder Paris, Saint-Germain. Tja, wenn das innerhalb von 10 Minuten passieren soll, dann wäre es interessant, wie man die Beschleunigungskräfte überleben. Ich habe vorhin gerade wieder so ein schönes Ding gesehen, was China alles Tolles gemacht hat, lief beim Kumpel im Fernsehen. Und dann haben sie halt tatsächlich diesen Transrapid gezeigt, der da zum Flughafen fährt. Und ich dachte mir so, das kann echt nicht wahr sein. Ja, irgendwie was für Ingenieurskunst und Innovation. Und ich dachte mir, ja, schön. Alles unsere Ingenieurskunst und Innovation, dass wir es halt dann irgendwo haben vergammeln lassen. Gute Idee. Stattdessen haben wir dieses Chaos-Bahnsystem gebaut. Ja, es gab ja im Endeffekt diesen einen Unfall, ne? Und danach haben sie es ja auch gestartet. Ja, gut. Der Unfall wäre auch mit einer Eisenbahn ganz genauso passiert. Wenn was auf dem Gleis steht, passiert was. Oder wenn was das Gleis blockiert. Das wäre mit jedem Schienenfahrzeug passiert. Das ist eine Nullnummer gewesen. Das waren Feiglinge. Das war mal wirklich eine Technologie. Man hätte eine Strecke bauen müssen zum Flughafen. Oder von Hamburg nach Berlin oder so. Da hätte man das Geld in die Hand nehmen sollen. Genauso die Chinesen haben ihr Hochgeschwindigkeitsnetz halt eben nicht in ihr altes Zugnetz gebaut, sondern bauen halt Überlandtrassen. Lange gerade Überlandtrassen. Hätte man hier vielleicht auch mal ins Auge fassen sollen, dann könnte man viel Verkehr darüber abwickeln und das ohne die Störung, weil auf dem gleichen Ding Güterzüge und Bummelzüge fahren, auf dem gleichen Gleis. Wir haben so viel Kackdreck hier strukturell in Sand gesetzt, durch Wurstelei, weil jede Regierung sich am besten dastehen lassen will und niemand wirklich an die Zukunft, Frau Bär, denkt. Ich konstatiere ja, Sie haben völlig recht, dass es der Wirtschaft auch schon mal besser ging. Aber das ist jetzt natürlich auch die Möglichkeit, auch noch mal auf sich auf das zu besinnen, was Deutschland stark macht. Wir haben einen wahnsinnig starken Mittelstand. Wir haben eine starke Grundlagenforschung. Und jetzt, wenn ich es auf mein Ressort beziehe, ist einfach unser erklärtes Ziel, dass wir aus der Grundlagenforschung auch in die Anwendung gehen. Wir haben hier in München ein Positivbeispiel mit der TU München, die mit der Unternehmertum sehr viele Ausgründungen hat. Und das Beispiel muss Schule machen für alle Universitäten, für alle Hochschulen. Dass wir auch mit der Grundlagenforschung, mit den Erfindungen, die wir hier haben, dann das Ganze auch monetarisieren können. Das haben wir in den letzten Jahren zu wenig gemacht. Sagt Dorothee Bär, Bundesforschungsministerin hier bei Phoenix im Interview. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen. Ja, wenigstens lebt Elif nicht mehr in Kanada. Oder doch, aber wir haben nichts mehr von ihr. Und es gibt keine Roboter mehr oder so. Ach ja. Ja, Durchbruch in der Wissenschaft. Mal wieder was wir noch nicht wussten. Und zwar, wir dachten bisher, der Mensch kontrolliert das Feuer erst seit 50.000 Jahren. Also wir reden jetzt nicht davon, man benutzt irgendwie natürlich vorkommende Feuer aus und kocht dann damit oder sowas, sondern man benutzt Feuer und benutzt es auch zum Kochen und zu anderen industriellen Zwecken. Man kontrolliert das Feuer halt. Und da hat man jetzt in Irland, in Barnham hat man ein neues, bei einer Ausgrabung mehrere Artefakte gefunden. Sehr viele Artefakte, insbesondere einige Feuersteine und Werkzeuge, die halt sehr gut erhalten waren. Man konnte im Endeffekt herausfinden, es war so eine Art Töpfereikomplex, wo halt Ton gebrannt wurde. Es war nicht nur eine Kochstätte oder sowas. Und das war halt genug Beweis, um das Ganze zurückdatieren von 50.000 Jahren auf jetzt 400.000 Jahre. Ja, also 400.000 Jahre, das ist ein ziemlich großer Sprung, wenn ihr mich fragt. Natürlich plus minus ein paar 10.000 Jahre, man kann sich da nicht so ganz genau sicher sein, glaube ich. Bei den Zeitabständen, aber auch wieder eine interessante wissenschaftliche Erkenntnis. Ne? Und es waren wohl irgendwie frühe Neandertaler, die das gemacht haben. Tja. Ach, die kamen aus Düsseldorf, sagst du, ja. Na gut, vorher, der nächst frühere Fundort war in Nordfrankreich. Es gab auch einige Fundorte hier, aber die sind halt eher 35.000 Jahre, 40 bis, ne, so, nicht 50.000 Jahre, das war in Frankreich. Die sind ja auch so gewandert. Ne? Sind ja auch gelaufen. 50.000 Jahre sind halt in ein paar 10.000 Jahren sind sie halt ein paar Kilometer weitergekommen. So ist es halt. Das Problem ist, dass es halt so lange zurückliegt, dass durch Erosion und verschiedene andere Verwerfungen, die es halt auf dem Planeten seitdem gab, dass man halt kaum noch was Verwertbares findet. Und das war halt ein guter Fund von besonders gut erhaltenen, in Anführungszeichen, Sachen. Verhältnismäßig, muss man natürlich sagen. Ja. Deutschland gehört uns Muslimen seit Meine lieben Freunde, das ist das erste Mal, wo ich ein positives Video über Deutschland mache. Wir sind hier gerade in der Scheich-Hitlik-Moschee in Berlin-Kreuzberg, meine lieben Freunde. Und wir sind angekommen in der Islamischen Republik Deutschland. Das ist genau das Bild von Deutschland, was ich sehen möchte. Und passt mal auf, meine lieben Freunde, und an alle meine Deutschen, hört genau zu, Asma, Asma, Asma. Das ist nur der Anfang. Wir werden uns verbreiten, weil wir mehr Kinder machen und ganz Deutschland wird irgendwann, inshallah, voller Moscheen, voller Gebetshäuser sein. Und dagegen, fragt euch das mal, könnt ihr nichts tun, weil wir Muslime sind einfach in der Überzahl. Das ist die deutsche Hauptstadt, meine lieben Freunde, und wir sind stolz drauf. Wir Türken, wir Araber sind stolz auf unser Imperium, was wir hier geschaffen haben, und wir gehen hier jedes Mal beten, und ob es euch passt oder nicht, ihr habt euer Kulturgut und Kulturerbe schon längst verloren, okay? Deswegen, es gibt kein Deutschland mehr. Deutschland gehört den Muslimen, den Türken und den Arabern. Assalamu alaikum. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Und das muss man dem auch mal ins Gesicht sagen. War das jetzt öffentlich-rechtliches? Nee. Aber ja, ich meine, manche Leute sehen das so, manche sehen es positiv, manche mit gemischten Gefühlen, andere sagen, das ist gar nicht so. Ja, das ist ein Streitpunkt. Der hat ja viele, viele wunde Punkte hier gerade genannt, die viele Leute mit Besorgnis erregen. Und ja, was für einem Kontext ist das jetzt? Ne? Dass irgendein Prediger oder irgendein Rapper oder irgendwer, der bekannt ist, einer von Funk ist einfach, oder so. Das ist einfach von der Straße vielleicht, keine Ahnung. Aber diese Leute leben unter uns und diese Leute sollten nicht unter uns leben. Ganz einfach. Er hat in einem Punkt Unrecht, sagt Rabbit Expert hier. Wir können etwas dagegen tun, massive Abschiebung und Aberkennung von Staatsbürgerschaften. Und ich sehe auch, jemand, der sowas sagt, kann kein Deutscher sein. Da, nein, geht nicht, ist unmöglich. Jemand, der sowas sagt, ja, der ist gegen alles, was wofür Deutschland und Schwarz-Rot-Gold stehen. Und der sollte halt auch kein Bürger dieses Landes sein. Punkt. Nun, viele Leute fühlen sich zu Recht unangreifbar, weil sie gut vernetzt sind. Was soll ich sagen? Ja, aber das ist das, wofür die Leute stimmen, wenn sie sagen, Globalize Intifada. Das ist das, was die Linken uns bringen. Solche Leute, die glauben, sie hätten hier komplett freies Handeln. Und ich habe gleich noch jemanden aus Amerika, der kommt als nächstes hier nach dem. Ja, hier haben wir erstmal die Migra-Töchter, die nach längerer Zeit mal wieder in aller Munde waren. Und ich fand hier dieses hier besonders lustig, Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa. Und da sagte die Dame, Frau Doktor, der Eindruck, das Kopftuch stünde im Widerspruch zum Beruf, entsteht durch gesellschaftliche Vorstellungen darüber, wie eine richtige Arbeitnehmerin auszusehen hat. Nicht Frauen mit Kopftuch weichen von einer Norm ab. Ich lese mal die dick gedruckten Wörter hier ein bisschen heftiger vor. Sondern Arbeitgebende schließen sie aus, indem sie ihre Kompetenz in Frage stellen. Und jetzt kommt mein liebster Satz. Mehr Sichtbarkeit von Frauen mit Kopftuch. In verschiedenen Berufen kann die Grenzen des Selbstverständlichen verschieben. Mehr Sichtbarkeit von Frauen mit Kopftuch. Ja, auch ich wünsche mir mehr Sichtbarkeit von Frauen im Kopftuch. Vor allen Dingen würde ich gerne ihre Haare sehen. Das das Erste dabei. Ja, dann haben wir wunderbare Bilder von diese Dame, ja, eine Fitnesstrainerin. Ich mein, diese ist eine Chemikerin mit Doktortitel. Und hier haben wir eine Rechtsanwältin. Sowas ist übrigens furchtbar. Sollte es nicht geben in Deutschland. Das Problem ist ja nicht, dass sie das tragen. Das Problem ist, dass sie es halt offensiv machen und damit Aufmerksamkeit erwecken wollen, aus aktivistischen, religiösen Gründen, warum auch immer. Wenn das nicht so stark propagiert wäre, glaube ich, wäre das einfach, es ist ja im Alltag auch nicht das Problem. Wenn jemand ein Kopftuch an einem vorbeigeht oder irgendwo ist, das fällt einem ja vielleicht nicht auf, außer du hast halt eine Gruppe, eine ganze Familie unterwegs ist oder sowas. Das ist ja, also mir fällt das schon, ist ja auch nicht auf. So schlimm. Aber ja, die tragen es ja auch locker, ne, wo ich mir dann auch denke, so ja, warum dann überhaupt? Aber gut. Die Grenzen des Selbstverständlichen verschieben. Wer hat denn gesagt, dass wir das wollen? Ja, hat und keiner also, gesagt. die Idee, dass die Leute vielleicht nicht so gut geeignet sind für die Arbeit, die kommen eigentlich im Endeffekt aus zwei Dingen. Das erste ist halt eben, dass in diesen Gesellschaften, wo das vorherrscht, die Frauen halt wirklich weggesperrt werden. Stichpunkt Sichtbarkeit. Also nicht schadet der Sichtbarkeit von Frauen so viel wie dieses, wie diese Verhüllung. Also wortwörtlich. Und das andere ist, dass man natürlich darauf schließen kann, dass es sich dabei um sehr fromme Leute handelt, mit anderen Worten. Man weiß halt nicht, ob sie einem schon den Betriebsfrieden stören mit ihrem Kram. Das kann natürlich gut sein. Und wir haben ja eben von dem Herrn gehört, wie sich der Islam selber sieht. Von der Straße. Und hier hören wir es von einem Gelehrten. Ja, hier ist ein Islamgelehrter aus Chicago, Mohammad Nusayrat. Der islamische Gelehrte Mohammad Nusayrat aus Chicago erklärte in einem Vortrag am 14. November 2025, dass der Islam nicht zur Koexistenz mit anderen Religionen bestimmt sei. Der Islam steht über allem und nichts steht über dem Islam. Er betonte, dass der Islam keine Religion unter vielen sei, die Wahrheit, Gerechtigkeit und die korrekte Anbetung Allahs in sich vereinten, sondern dass der Islam gekommen sei, um all dies zu korrigieren und die Unterdrückung durch all diese Religionen zu beseitigen. Er fügte hinzu, er ist die einzige Wahrheit und der einzige Weg zur Gerechtigkeit. Das Video wurde auf den YouTube-Kanälen von Men of the Ummah, einer in Chicago ansässigen Organisation, die sich der Förderung muslimischer Männer widmet, und dem zugehörigen Noon Islamic Center in Hoffman Estates, Illinois, veröffentlicht. Es ist anzumerken, dass mehrere Redner bei Veranstaltungen von Men of the Ummah und des Noon Islamic Center Verbindungen zu Hizbut al-Tahir haben. Leider wiederholen wir, sagt er, das heutzutage nicht genug, oder wir haben dieses doktrinäre Konzept nicht fest in unseren Köpfen verankert, dass der Islam nicht zur Koexistenz gekommen ist. Der Prophet Muhammad sagte, der Islam ist immer überlegen und sollte niemals übertroffen werden. Der Islam ist hoch erhoben und nichts ist über den Islam erhoben. Wir können den Islam nicht so betrachten, als sei er gekommen, um mit diesen anderen Religionen zusammenzuleben. In dem Sinne, als wäre der Islam eine Religion unter diesen Religionen, die einen Anteil an der Wahrheit, an der Gerechtigkeit und an der korrekten Anbetung Allahs haben. Der Islam kam, um all dies zu korrigieren. Der Islam kam, um die Unterdrückung durch all diese Religionen zu beseitigen. Und er ist die einzige Wahrheit und der einzige Weg zur Gerechtigkeit. Warum erlauben wir diesen Menschen, in unseren westlichen Ländern zu sein? Die gehören hier nicht hin. Leute, die solche Überzeugungen haben, verdienen keinen Millimeter Religionsfreiheit, weil sie würden sie selber nicht geben. Ja. Diese Menschen müssen bekämpft werden. Mit allen Mitteln des Staates. Ja, das war das andere Migratöchter-Ding. Ja, das mit den Arabern, mit den Bärten finde ich am geilsten jetzt. Das ist das ist wirklich die dümmste Kachel, die ich in meinem Leben gesehen habe. Hier haben wir erstmal die Nonne und die Dame mit dem Kopftuch und steht drüber, ja, heilig und rein. Denken wir angeblich von der Nonne. Ich denke mir eigentlich eher schon wieder Fasching, wenn ich eine Nonne sehe, aber gut. Aber unterdrückt und übertrieben. Ja, vor allem mit dem Lippenstift, ja. Moment mal, wir haben gar nicht über das wichtigste Argument gesprochen. Das springt eigentlich jedem direkt ins Auge, aber das eine ist freiwillig und das andere ist gesellschaftlich aufoktroyiert. Die eine kann das jederzeit ablegen, ohne dass außer vielleicht ein paar gerümpften Nasen von ihren Ordensschwestern was passiert. Die andere wird grün und blau geschlagen, wenn sie im falschen Land ist. Oder noch schlimmer. Tatsächlich so, dass sie feste Zeiten haben, wo es vorgeschrieben ist, dass sie es tragen müssen und ansonsten müssen sie sich... Ja, aber sie haben sich das ausgesucht. Ja, sie wussten, was sie da machen, als sie das aufgezogen haben, dieses Habit. Es sind halt Sachen, die man nicht miteinander vergleichen kann, weil, was sollen die sagen? Soll das heißen, dass alle Frauen, die im Alltag ein Kopftuch tragen, genauso religiös, streng religiös, nach religiösen Regeln leben wie Nonnen? Oder und Ast Anarcho stellt die richtige Frage. Ich habe noch keine Nonne im Richteramt gesehen. Exakt. Ja. Exakt richtig. Keine Frage, sondern eine Bemerkung, aber trotzdem richtig. Genau. Völlig lächerlich. Und hier kommt meine, also wirklich, im Lauf für die allerdümmste Kachel, die dieser ganze Funkkomplex und dieser ganze Rotz je produziert hat, ist das. Ich frage mich, wie lange die gebraucht haben, um sich das auszudenken. Ja, weißer Mann mit Vollbart ist gleich Hipster. Aber arabischer Mann mit Bart ist gleich verdächtig und gefährlich. Also nee, der sieht doch nicht ganz freundlich aus. Aber das Ding ist doch, Mustererkennung, Menschen. Also wieder mal der Linke, der überhaupt nicht versteht, wie ein Mensch funktioniert. Aus irgendeinem Grund, eigentlich ist er selber einer, aber er weiß nicht, wie die Spezies funktioniert. Menschen lernen über Mustererkennung. Und wenn wir arabische Männer mit Bärten sehen, ist das leider oft im Zusammenhang damit, dass die laut rumschreien und erzählen, Deutschland wäre bald ein islamisches Land. Oder Leute, deren Fotos wir sehen, weil jemand ihren Führerschein gefunden hat, nachdem irgendwo ein Haufen Leute gestorben sind. Wir sehen schreiende, kreischende, nach Juden irgendwie blutbrüllende Leute auf unseren Straßen. Tja, manche und Leute, die Ersteller von dieser Kachel sehen halt nur Hautfarbe. So, da kann sie ja überlegen, was das dann für Leute sind. Ich würde eher so gucken, okay, beide lächeln. Kein Problem. So, ne, beide lächeln. Also ich gebe ganz offen zu, dass bei einer gewissen Kombination von einer gewissen Sorte Bart und arabischem Aussehen mein Spinnensinn angeht. Ja, aber die haben da nicht so die haben tragen auch kein Beanie und irgendwie eine Hipsterbrille. Also völlig lächerlich. Die dümmste Kachel bis jetzt, wirft Hekaron ein. Unzivilisiert, laut und wild. Was? Sind wir jetzt, geh runter von meinem Rasen, auf dem Niveau angekommen, oder was? Nee, weil wir doch angeblich, ja, keine Ahnung, die schwarzen Leute sind halt, das sind halt, ja, die edlen Wilden halt, ne? Und hier ist dann wieder falsch. Die Kinder, die spielen so laut mit dem Ball auf der Straße draußen. Der dotzt immer so. Ja, aber hier haben wir nämlich einmal irgendwie so Spanier oder so, sollen das wahrscheinlich sein. Einer hat einen Cajon und interessant und künstlerisch, ja, kommt drauf an, also unzivilisiert, laut und wild, und das ist irgendwie so ein Trommelzirkel oder wie, ja kommt auch da drauf an, also, was ist es denn, es ist nur reines monotones Tonusgekloppe ohne jede Höhe oder so. Nur wenn sie, ne, bei manchen als ganz ehrlich, Tradition werden im Lifestyle gilt, wird bei anderen als Problem, Gefahr oder als unzivilisiert abgestimmt. Diese doppelten Standards prägen unseren Blick auf Menschen. In Anführungsstrichen Problem, in Anführungsstrichen Gefahr, ja. Eigentlich sind es dieselben Zeichen, Symbole, Kleidungsstücke. Hä? Zeichen, wo Zeichen? Egal. Symbole, ich sehe wenig Symbole und Kleidungsstücke, na gut, das eine Bart. Ist so. Der Hipster hat so einen Bart, um damit zu zeigen. Das Gott ist Vinyl so hört, weiß ich nicht. Ja. Ach ja, übrigens, ich habe eine Nonne im Richteramt gefunden. Und ja, eine Schwarze in Kenia. Passt. Deswegen wollte ich dir noch zum Besten geben. Ja. Die hat aber so eine weiße Perücke, wie so Richter und andere Angestellte der Justiz in bestimmten Ländern aufhaben. Kennt ihr so eine Fake-Perücke? Hat die auf ihrer Ordenstracht drauf. Also ja, Nonne im Richteramt. Christliche Werte, ja, das Kreuz an der Wand, das ist so aufdringlich. Weil es das ja auch noch überall gibt. Die Nationalität ist auch aufdringlich. Weil es das ja in jeder Schule gibt. Also worüber reden wir hier überhaupt? Ja, na, das ist ja schon teilweise erlaubt in Bayern zum Beispiel und so. Und in Bayern haben sie auch in ihrer Verfassung drinstehen, dass die Ehrfurcht vor Gott das oberste Bildungsziel ist und dort solche Dinge, so haben wir ja noch hier in Deutschland in diesem Alter. Aber der große Unterschied ist ja, das Kreuz hat keinen Mund, es hängt da einfach nur. Und ich habe jetzt auch nicht von christlichen Gelehrten aus Illinois gehört, dass sie alle anderen Religionen exterminieren wollen. Ja, also einfach nur so aus dem moralisch-ethischen Gesichtspunkt. Wie es heißt diese schöne Umschreibung, hier konflikthafte Religionsausübung oder irgendwie so? Mhm. Was du da irgendwie meinen, was in unseren Schulen teilweise passiert? Wäre mir auch nicht bekannt. Aber ja. Ja, auch das ist ein Appeasement solcher Entwicklungen, wenn Lehrerinnen auf einmal halt das gleiche Bild vertreten, wie die Leute, die in der Klasse andere unter Druck setzen, irgendwie Kopftuch zu tragen oder zu fasten. Leistet weiter Vorschub, dass das in Erfüllung geht, was der nette Herr aus Kreuzberg uns erzählt. Und wir zahlen jeden Monat 18,36 dafür. Zieht euch das mal rein. Die Taz, auch zum Fest. Immer wieder ein Genuss. Lilly Schröder schreibt für uns. Lilly hat sicher was mit Gender studiert. So liest sich das auf jeden Fall. Das Weihnachtszimmer am oberen Stockwerk der Kirche ist festlich geschmückt. Lichterketten zieren die Wände, von der Decke schweben selbstgebastelte Papierschneeflocken. Auf einem Sessel in der Ecke sitzt ein Weihnachtsmann aus Stoff mit weißem Rauschebart und rotem Mantel. Gegenüber steht ein geschmückter Tannenbaum. Diese Weihnachtssymbole sind nicht nur westlich, sagt Gökçe Aydin vom Institut für Islamische Theologie der Humboldt-Universität, HU. Auch in muslimisch geprägten Ländern werden heute Tannenbäume verwendet, nicht zu Weihnachten, sondern zum Jahreswechsel. Auch der Adventskalender werde mancherorts kulturell übersetzt in einen Ramadan-Kalender. Kulturen und Religionen lernen voneinander, sagt sie. Unter dem Titel Decolonizing Christmas führt Aydin am Montagabend durch den Weihnachtsgarten der Friedenskirche Charlottenburg. Sie beleuchtet die Weihnachtsgeschichte aus muslimischer Sicht. Warum? Warum muss man an der Universität die Weihnachtsgeschichte aus muslimischer Sicht beleuchten? Ich lasse doch auch einen Veganer nicht über ein Steak-Restaurant schreiben. Was ist... Seid ihr alle komplett wahnsinnig geworden? Bastian Schmidt, Theologiestudent und freier Referent für Kirche und Gesellschaft, ergänzt die christliche Perspektive. Befreiung von kolonialen Strukturen ist theologischer Auftrag, zitiert Bastian Schmidt, den Vater der Befreiungstheologie. Gustavo Gutierrez. Ah ja, Marxisten. Also dieses Ding, wo die Marxisten drin waren. Ja. Marxisten. Die Geschichten, die wir an Weihnachten erzählen, sind auch Geschichten von Machtkolonialismus und Diskriminierung. Der Anspruch der VeranstalterInnen, interreligiös und rassismuskritisch hinterfragen, woher die Bilder kommen, die wir vom anderen haben. Wie koloniales Denken unsere religiösen Vorstellungen prägt und wie Weihnachten dekolonisiert werden kann als Fest für alle. Nein! Nein! Ich bin kein Christ, aber es ist ein Fest für Christen. Und ich feiere da netterweise mit, weil das Tradition hat. Aber niemand anders, um Gottes Willen, bitte, nein. Ja, das stimmt aber eigentlich auch nicht so ganz. Im Endeffekt feiern die Christen da ja auch nur mit, weil es Tradition hat. Es ist halt wegen der Dunkelheit, es ist halt wegen dem Winter. Und da wird dann gibt es dann die Auferstehung halt wegen dem Winter, weil der dann. Aber es ist eine zutiefst europäische Veranstaltung. Ja, aber ich meine nur, das hat ja halt seine Wurzeln einfach in ja eben, ist total, das merkt man ja auch schon an dem europäischen Winter, dass sich daran orientiert, weil es ja nicht überall Winter. Der ganzen Südhalbkugel ist halt Sommer jetzt. Und ja. Dahinter öffnet sich ein Raum, dessen Wände mit schwarzen Laken verhängt sind. Leuchtsterne formen die bekannten Sternbilder. Vorne im Raum stehen Figuren von Kaspar, Melchior und Balthasar. In der christlichen Tradition die heiligen drei Könige. Schmidt stellt jedoch klar, sie sind nicht drei, nicht heilig und keine Könige. Wäre noch schöner. Nämlich in der koptischen Tradition etwa seien es 4 bis 6 Könige, in der äthiopischen und syrischen 12. Hast du mal geguckt, wo wir sind, Theologe? Im Ökumenischen einigt man sich meist auf mindestens 3. Außerdem seien sie nie heilig gesprochen worden und seien auch keine Könige, da sie Gelehrte waren. Ja, das ist alles, das stimmt alles nicht an der Sache, aber das andere mit dem Jesus und so, das ist alles die reine Wahrheit natürlich. In dem geschichtlichen Kontext von Matthäus zeigt sich zudem ein Moment von Xenophobie, erklärt der 27-Jährige. Der Evangelist bezeichnet die Männer aus Mesopotamien, dem heutigen Irak, als Magoi, übersetzt Gaukler oder Scharlatane. Fremdenfeindlichkeit sei damit kein Phänomen, das erst begonnen habe, als die katholische Kirche Balthasar schwarz anmalte. Die Weisen aus Persien müssen exotisiert werden. Etwas an ihnen müsste magisch sein. Sonst hätte man nicht erklären können, warum sie klüger sein sollen als wir, erklärt Schmidt. Also war das quasi ein positiv konnotiertes... What? Okay, wo ist das Problem jetzt? Also der gebildete Moor war das Problem, ja? Das war ein negatives Stereotyp, oder was? Vom ersten Raum führt ein mit künstlichem Efeu überwucherter Gang nach Nazareth, in das Haus Marias. In einem Papierkamin flackert eine LED-Flamme, auf einer Pritsche sitzt Gökçe Aydin. Maria heißt bei uns Mariam, erklärt sie. Mariam sei die einzige Frau, die im Koran namentlich genannt werde. Wie in der biblischen Tradition ist sie auch im Koran eine ganz gewöhnliche Frau, die aus innerer Stärke Außerordentliches verbringt, nicht etwa aufgrund adeliger Herkunft. Was? Was? Adlige Herkunft? Was? Wie kommt ihr darauf? Und was verbringt sie Außerordentliches? Also jede Frau verbringt Außerordentliches, indem sie Kinder zur Welt bringt, aber so ganz genau mehr hat sie mehr getan? Anschließend geht es über eine Treppe vom Gebirge hinab nach Bethlehem in das Kirchenschiff. Dort steht ein Projektor, der eine Landkarte der antiken Region rund und um das heutige Israel zeigt. Die Reiseroute von Nazareth nach Bethlehem wird viel diskutiert, erzählt Schmidt. Während Theologen sagen, dass Jesus in Bethlehem geboren sei, bezweifeln Historiker dies. Die Route diene lediglich dazu, die Frömmigkeit und Pilgertradition in der christlichen Tradition zu veranschaulichen. Also gab es gar keine Volkszählung? Hat Augustus nicht gesagt, ihr müsst alle an den Ort eurer Geburt zurückkehren? Dann, ui, mein Hals wird trocken, ich muss einen Schluck. Dann gibt es noch einen Exkurs über Hirten. Über Hirten haben die Menschen zu der Zeit gesprochen wie die CDU über Neuköllner, sagt Schmidt und lacht. Alle steckten unter einer Decke, alle seien Kriminelle. Das Problem, Menschen vom Land abzuwerten, sei kultur- und religionsübergreifend, so die TheologInnen. Auch im Islam würden die Hirten oft als primitiv und ungebildet abgewertet, so Aydin. Hirten sind ein Paradebeispiel für Gruppen, die strukturell unterdrückt wurden und unter Othering gelitten haben. Ja. Oh Gott. Und dann, mein Lieblingsding ist, in der muslimischen Tradition gibt es die Herberge nicht, erklärt Aydin. Mariam bekommt die Wehen unter großen Schmerzen unter einer Palme. In der Bibel werden diese Leiden verschwiegen. Das sei zu dreckig, so Schmidt. Während der Koran ehrlich das Leid einer Gebärenden zeigt, macht die christliche Tradition daraus ein Pseudowunder, in dem Armut hochstilisiert wird. Dabei sei das Gebären im Stall üblich gewesen, ebenso die Flucht, so Schmidt. Flucht? Die Flucht? Die kommt doch hier noch gar nicht ins Spiel. Erst später, als der Herodes irgendwie Wind davon bekommt, nicht bei der Geburt. Ziel der christlichen Darstellung sei es, Demut und Bescheidenheit als Werte zu betonen. Oh. Aydin und Schmidt sind sich einig. Im Kernethos sind unsere Religionen einander sehr nah. Seid ihr blind? Habt ihr einen an der Löffel? Der eine sagt, steinige den, enthaupte den. Und der andere sagt, würdet ihr euch bitte alle mal in den Arm nehmen? Wo seid ihr euch da vom Kern? Ich verstehe nicht. Es ist schön zu sehen, dass die Geschichten sich ergänzen können und sich nicht widersprechen müssen. Ja, weil der eine vom anderen abgeschrieben hat. Fucking Scheiße. Schmidt fügt hinzu, beide unsere Religionen sind sich einig. Rassismus und Kolonialismus ist scheiße. Ich glaube nicht, dass der Islam kolonial. Also der Herr von eben aus Kreuzberg hat mir was ganz anderes erzählt, Herr Schmidt. Und er muss es ja wissen, weil sie sind ja christlicher Theologe, obwohl sie klingen wie ein, ja, wie ein Kommunist, wie jemand, dem die christliche Lehre so fern ist, wie es nur geht. Komisch. Neue Perspektiven aufs Fest. Da hat sogar der Stadt, der hier sogar der Wegner hat gesagt, das geht nicht. Von der CDU. Sowas kann also das, wenn das von der Stadt finanziert, dann gibt es aber Ärger, hat er gesagt. Ja, ja, ja. Adlige. Adlige Maria. Hier, das fand ich ganz interessant, das ist mir durch Zufall vor die Füße gefallen. Decolonizing Auschwitz heißt ein Buch von Steffen Klävers. Das ist ein Artikel von 2021. Und hier, die Taz hat ihn hier interviewt und die Dame fragt ihn 2021, Herr Klävers, bagatellisiert postkoloniale Theorie die Shoah? Und er antwortet, es gibt Tendenzen in der postkolonialen Theorie, welche die Spezifik des Antisemitismus nicht richtig erkennen. Man könnte von einer Bagatellisierung sprechen. Das geschieht meist dann, wenn Antisemitismus als Spielart, Unterform oder Variante des Rassismus begriffen wird, obwohl es signifikante Unterschiede in den Dynamiken und Wirkungsweisen dieser beiden Ideologien gibt. In dem Moment, wo Antisemitismus als Unterform des Rassismus und Rassismus als grundlegende Ideologie des Nationalsozialismus bezeichnet wird, gerät man an theoretische Probleme und Grenzen des Rassismuskonzepts. Ach, ach was, der hat halt nicht ahnen können, was am 7. Oktober 23 passiert. Aber da hat dann dieses Thema sozusagen seine eigenen Konzepte gesprengt. Und das fand ich eigentlich das Interessante an dem Artikel, dass er hier im Endeffekt diesen Konflikt oder diese Implosion der Logik im linken Bereich vorhersagt, ne? Weil sie Antisemitismus einfach nur so einordnen, wie sie all den anderen Kram auch einordnen und eben nicht die Einzigartigkeit davon sehen. Sie fragen ihn dann, warum von einer Singularität der Shoah gesprochen werden sollte, warum kann das nicht in die Reihe der kolonialen Verbrechen eingefügt werden? Von einer bestimmten Art der Singularität, antwortet er. Viele Menschen denken, Singularität bedeutet automatisch, dass ein Ereignis außerhalb der Geschichte steht oder eine vollständige Ausnahmeerscheinung ist. Ich finde beides problematisch. Der Aspekt der Unerklärbarkeit, der mit Singularität mitschwingt, mystifiziert das Ereignis. Das ist sowohl für historische als auch politische Auseinandersetzungen mit der Shoah und dem Nationalsozialismus eher hinderlich. Außerdem schwingt dem Begriff Singularität Unwiederholbarkeit mit. Die Möglichkeit, dass sich eine ähnliche Konstellation noch einmal ereignen könnte, ist nicht auszuschließen. Ich verstehe den Begriff daher im Sinne von Präzedenzlosigkeit und qualitativer Beispiellosigkeit. Und die Taz fragt, das heißt, diese findet sich in der Spezifik des NS-Antisemitismus, der nicht nur Bestandteil, sondern Kernideologie des Nationalsozialismus war. Dies zu einem Nebenschauplatz zu erklären, der nur in einem größeren Rahmen mit kolonialen Bezügen eingeordnet wird, wird der Eigenart des Nationalsozialismus nicht gerecht. Also im Endeffekt kann man hier ja auch austauschen, wer die Antisemiten sind in dem Satz, wenn man das möchte und kann darüber nachdenken, was das dann bedeutet und was das vor allem für die linke Rezeption von Israel und die Neuköllner Szene bedeutet. Also würden Sie die Behauptung zurückweisen, dass die Shoah eine Folgeerscheinung anderer kolonialer Verbrechen ist? Ja, diese klare Verbindung gibt es nicht. Durch das Bestehen auf dieser Spezifik wird dennoch kein Vergleichsverbot aufgemacht. Es ist möglich, über Kontinuitäten und Rassenkonzepte nachzudenken, die sowohl im Kolonialismus als auch im Nationalsozialismus in Wissenschaft und Politik verbreitet waren. Oder inwiefern sich Kolonialrassismus im Nationalsozialismus gegen schwarze Menschen gerichtet hat. Das sollte aber nicht dazu führen, alles unter einem Begriff zusammenzufassen oder mittels biopolitischer Kategorien zu erfassen. Man sollte es vermeiden, von einer starken kolonialen Qualität des NS zu sprechen, denn das war nicht das, was den NS per se ausmacht. Der NS war kein Kolonialregime, sondern hatte Antisemitismus als Kernideologie. Und das werden Linke nicht begreifen. Und deswegen werden sie, unter anderem deswegen, werden sie weiter blind gegenüber dem eingewanderten Antisemitismus sein, weil sie die Singularität nicht verstehen. Weil sie glauben, das könnten sie in ihrem bescheidenen, mit falschen Definitionen ausgestatteten Werkzeugkasten in irgendeiner Form bearbeiten. Fand ich einfach interessant. das als Rückblick zu sehen, wenn man den Israel-Palästina-Konflikt in den letzten 2-3 Jahren darüber legt und sich überlegt, was geht überhaupt den linken Gehirnen vor zu dem Thema. Die können es nicht begreifen. Das neue Deutschland. Ich habe die nicht gerne in der Sendung wegen ihrer Vergangenheit. Wer mal irgendwie das Zentralorgan der SED war, ist meiner Meinung nach für alle Zeit verbrannt. Und es wundert mich, wie dieser Laden heute noch funktionieren kann. Aber es gibt ja viele Unternehmen, wo man dann sich wundert. Ja, und hier haben wir Negin Bekam. Die ärgert sich über die Verwandlung der öffentlichen Räume in exklusive Zonen. Und dabei lässt sie ganz schön viel Rassismus rausgucken. Aber es gibt ja keinen Rassismus gegen Weiße, deswegen ist das in Ordnung. Die wurde in Teheran geboren. Aha, interessant. Wir wollten eigentlich nur über einen Weihnachtsmarkt schlendern. Meine FreundInnen und ich, alle migrantisch, finde ich schon geil. Ja, gib es doch einfach zu, dass du in einer Parallelgesellschaft lebst. Wenn all deine Freunde und Freundinnen migrantisch sind, wer hat dann das Problem? Wir? Weil wir dir nicht genug Freundschaft angeboten haben oder was wieder? Machst du irgendwas alleine? Sollen wir dich füttern? Kannst du dir selber das Zeug kleinschneiden auf dem Teller? Ja, migrantisch hat natürlich auch weniger Silben, als einfach zu sagen, mit Migrationsvordergrund. Wir suchen uns unsere eigenen Wege durch die dunklen Monate. Unsere deutschen FreundInnen fahren in der Weihnachtszeit oft zu ihren Familien, verbringen Wochen damit, Weihnachtsdekorationen und Geschenke zu kaufen. Wenn sie nach den Feiertagen zurückkommen, jammern sie auf hohem Niveau über ihre First World Problems. Ein paar Kilo zugenommen, die Post hat die Pakete erst in letzter Minute zugestellt, sowas in der Art. Über die Kommerzialisierung des Weihnachtsfests und deren Umweltbelastung, Instagram-Stories mit riesigen Weihnachtsbäumen und unzähligen Geschenken, darunter gibt es trotzdem. Alter, wenn ich so über Ausländer reden würde, in einem Absatz, wenn ich so pauschalisierend negativ über Ausländer, dann würde ich schon sagen, hey, das ist ein tendenziöser Aufsatz hier. Gefällt mir eigentlich nicht. Für viele von uns MigrantInnen in der ersten Generation verläuft die Weihnachtszeit anders. Man vermisst die eigenen weit entfernt lebenden Familienangehörigen noch mehr. Alter Schwede, willst du jetzt wirklich hier mit der Tränendrüse kommen, Negin? Ich kann nichts dafür. Kauf dir ein Ticket, Negin. Fahr nach Hause. Ich meine, wahrscheinlich kannst du nicht nach Hause. Ups, ja, Menschen wie mich, die aus politischen Gründen nicht in das Land reisen können, in dem sie aufgewachsen sind, ist die Sehnsucht in dieser Zeit besonders groß. Okay. Aber warum versuchst du dann nicht, dieses Land zu deiner Heimat zu machen? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass du das tust oder das versuchst. Und das macht unsere winterlichen Rituale umso wichtiger. Türkisches Hammam im Dezember, Yalda-Nacht zur Wintersonnenwende, persische Leseabende, gemeinsames Kochen der persischen Suppe Asch. Wow, ja. Ich lebe in einer Parallelgesellschaft und irgendwie lebe ich deswegen in einer Parallelgesellschaft. Das ist total ungerecht. First World Problems. Erzähl mir mehr, Negin. Weihnachtsmärkte? Oh, jetzt kommt mein Lieb. Ah, der Absatz ist so gut. Weihnachtsmärkte sind nicht wirklich unser Ding. Zu voll, zu viele betrunkene deutsche Männer, die herumgrölen, rassistische Sprüche bringen, oder irgendwohin pinkeln. Die Musik grauenhaft, das Essen ungesund. Die Beleuchtung aber gefällt mir und das Lachen der Menschen. An den Tagen, an denen die meisten Gesichter auf der Straße mürrisch sind, gibt mir ein gutes Gefühl. Das Lachen der Menschen. Der Betrunkenen, die irgendwohin pinkeln, oder wie? Grün. Ach nee, das waren ja die Männer. Jetzt geht es ja um die Menschen. Ich vergaß. Das ist natürlich ganz was anderes. Nein, ich gehe nicht gerne auf politische Volksfeste. Zu voll, zu viele obszöne Gesten von den Männern und die singen in ihrer komischen gutturalen Sprache und das Essen riecht überhaupt nicht wie. Und die Musik ist so ein Geleier. Das ist aber noch rassistisch, wenn ich mich so äußere, oder? Das ist weiterhin Rassismus. Was du da machst, einfach zu pauschalisieren, Deutsche alle, Männer vor allem. Das ist in Ordnung. Du bist ja nicht von hier. Du kannst dir das einfach erlauben und die Leute müssen es hinnehmen. Sonst ziehst du die Arschkarte und sagst, bist du Rassist? Hast du was gegen Frauen? Als ich neu in Deutschland war, fand ich Weihnachtsmärkte aufregend. Ich mochte den Glühwein, der süß war und mich schnell beschwipst machte. Und vor allem die Märkte waren bezahlbar. Mit wenig Geld konnte man eine gute Zeit haben. Ein Stück Berlin, das allen gehört. Ah, da kommt das her. Du willst nicht so viel Geld ausgeben. Und dann mal neu in Deutschland sein, ja. Dieses Jahr wollten wir zum Weihnachtsmarkt an die Spree. Ich hatte schöne Erinnerungen daran. Mein damaliger Freund und ich, beide Studierende, beide pleite, aber glücklich über die Lichtinstallation am Wasser. Dann las ich das neue Konzept. All-Inclusive-Ticket ab 29,90. VIP-Ticket ab 67 €. Eine Ausnahme von wegen, auch auf normalen Weihnachtsmärkten der Hauptstadt, kostet ein Glühwein mittlerweile zwischen 5 und 6 €. Eine Bratwurst 5 bis 7. Für Studierende und GeringverdienerInnen oder Menschen mit Bürgergeld ist das nicht drin. Wieso wird der Zugang zu den kleinen öffentlichen Momenten der Stadt für Menschen sukzessive unmöglich gemacht? Wenn selbst das Schlendern zwischen beleuchteten Buden zum Premium-Event wird, ist klar, Berlin sortiert aus und das betrifft inzwischen leider zu viele Menschen. Grundsätzlich ist es natürlich wieder ist ein netter Versuch. Du verquickst hier zwei Sachen. Eine Sache, der alle zustimmen würden, hey, alles ist so teuer geworden und überhaupt. Aber warum gehst du da überhaupt hin? Oder soll da überhaupt jemand hingehen, wenn die Sachen so sind, wie du sie beschreibst? Da würde er sich ja selber keinen Gefallen tun, wenn er dann voll gepinkelt und angegrölt irgendwie sein ungesundes Essen kriegt. Kriege ich die Seiten deines Artikels nicht so gefaltet, dass es Sinn ergibt. Aber du wahrscheinlich auch nicht. Du wolltest das nur mal loswerden, wie scheiße du alles findest. Verstehe ich. Warum arbeitest du für so ein komisches Regime, Ex-Regimeblatt, wenn du aus einem Land kommst, wo du wegen dem Regime nicht mehr hinfahren kannst? Nee. Verstehe ich nicht. Naja, es ist halt ein Hype. Hype wird es ausgenutzt und wird einfach teurer gemacht und abgeschottet. Ne? Nach dem Motto, Gated Community ist eine sichere Community, wie am Gendarmenmarkt zum Beispiel. Das ist schon immer teuer. Ja, aber du hast halt auch... Wie auf dem Breitscheidplatz da an der Gedächtniskirche und so. Das, du hast die Sicherheitskosten ja auch einfach, die Leute jetzt löhnen müssen. Klar, das geht auf die Standmiete und das geht direkt auf deinen Glühweinpreis. Ja, vieles geht auf den Glühweinpreis. Unter anderem auch die CO2. So. Ja, Anfang, der Plan steht weiterhin. Anfang 2026 steigt die nationale Steuer auf den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid von 55 Tonnen auf 55 bis 65 Euro plus ein Free-Float-Anteil. Der Preis ist jetzt schon prognostiziert, bei 70 zu sein. Nur so nebenbei. Und die handelbaren Zertifikate werden eingeschränkt, es werden weniger kostenlose Zertifikate an die Unternehmen verteilt und neue Ausgleichsmechanismen sind nicht in Sicht, weil das als Industrieförderung gilt, die europamäßig verboten werden würde. Gleichzeitig werden ja die bestimmte Branchen, da wird jetzt quasi ermittelt, wie viel CO2 stoßen die aus. Die müssen selber ein Controlling machen von ihren ganzen Prozessen, um zu ermitteln, wie viel CO2 stoßen wir aus. Sonst gibt es quasi so Standardwerte, die angesetzt werden. Und das ist quasi der Mittelwert der industrieweit 10 schlechtesten Unternehmen. Also da müssen die dann mehr Geld für CO2-Zertifikate ausgeben, um weiter, ne, also die müssen halt den ausgleichen. Von 2,5% ab dem nächsten Jahr, was wenig anhört, aber es sind schon hohe Summen. Und bis zum Jahr 2030 steigt der Anteil auf 48,5%. Danach wird noch verhandelt. Gleichzeitig auch auf importierte Sachen. Ja, 2,5% der bei der Herstellung dieser Produkte im Ausland freigesetzten CO2-Emissionszertifikate müssen gekauft werden von den Importeuren. Das wird auf den Preis draufgeschlagen. Die Importeure, die müssen auch nachweisen, wie haben die Leute im Ausland das quasi produziert mit dem CO2. Hier geht es nicht um die Lieferkettensache. Das hört sich ähnlich an, aber das ist quasi das Gleiche, nur mit CO2. Hier geht es nur nicht um Kinderhandel oder Kinderarbeit oder solche Sachen, sondern hier geht es um CO2-Sachen. Und auch hier, wenn die das nicht bürokratisch ermitteln können, dann wird wieder dieser Standardwert angenommen, wo halt extra hohe Emissionen angenommen werden. Das führt im Endeffekt zu einer Marktabschottung nach außen, weil die Importe teurer werden. weil da immer stärkere Emissionswerte angenommen werden müssen. Plus es verteuert alles. Und ich habe ja immer noch die Prognose bei sehr vielen Sachen, dass es zurückgenommen wird. Das Lieferkettengesetz, das hatten wir ja gerade bei der Tagesschau in einfacher Sprache, ist ja auch den Weg gegangen. Viele verschiedene Klimaschutzauflagen sind den Weg gegangen. Vielleicht geht diese Zertifikatehandel zumindest in dieser Form nochmal eine gewisse, wird jetzt nicht so reformiert, wie er reformiert werden soll, weil es ist halt schon wirklich eine starke Kostenbelastung. Zu allem, was wir im Moment haben, kann das keiner brauchen und das will keiner. Und alle sagen halt auch, das kann nicht sein. Ja, da müsste es neue Ausgleichsmechanismen geben. Und wie gesagt, diese Ausgleichsmechanismen, man kann diese Umsetzung aussetzen. Was man nicht machen kann, man kann das umsetzen und gleichzeitig auf einer anderen Weise irgendwie den Unternehmen Subventionen geben, weil Exportrabatte und Subventionen verstoßen gegen Regeln der WHO und der EU. So, also das ist ein selbst eingebrocktes, idiotisches Ding, was keiner wirklich mehr will. Wer an den Zertifikatehandel profitiert, hatten wir ja vorhin auch mit der Dame. Und ja, die Gewinne aus den Trades werden halt in einerseits bleiben die bei den Handelsunternehmen hängen, ne? Wie zum Beispiel der Deutschen Bank, die halt eine Handelsplattform dafür hat, wie auch andere. Und in Deutschland, es wird dann verteilt nach einem Schlüssel, was da noch übrig bleibt, gehen die Einnahmen in den Klima- und Transformationsfonds. Und dieser Klima- und Transformationsfonds, der soll ja eigentlich dafür genutzt werden, der Industrie zu helfen, wenn da Teuerungen kommen, wie zum Beispiel durch den Zertifikatehandel, dass das irgendwie ausgeglichen werden kann. Aber, wie ja vorhin schon gesagt, das ist verboten. Es darf dafür nicht genutzt werden. Deswegen wird es in diesem Klima- und Transformationsfonds wird es halt für andere Projekte benutzt. Zum Beispiel einfach Ausbau von Wind und Solar. Das ist immer, läuft immer gut, kann man immer machen. Aber es kommt halt nicht da an, wo es eigentlich ankommen soll. Ne? Und deswegen ist dieses Konstrukt so offensichtlich fehlkonstruiert, dass ich weiterhin nicht glaube, dass es umgesetzt wird. Ich meine, wir haben jetzt noch ein paar Wochen Zeit, wo die das kippen können. Und es dauert ja auch noch einige Zeit im nächsten Jahr, bis es wirklich umgesetzt wird, weil viele Unternehmen stehen einfach davor und wissen gar nicht, wie sie diese Bürokratie im Moment stemmen sollen. Im besten Fall sind die im Aufbau begriffen von diesen bürokratischen Abteilungen oder haben externe Beratungsunternehmen, die das anbieten. Oder die müssen halt, wie gesagt, diesen Standardwert nehmen. Und dann reden wir zwar von 2,5%, was sich wenig anhört, aber direkt bemessen am Indexwert der 10 schlechtest anzunehmenden Emittenten, ne, in der Stahlproduktion, Beton, ne, viele andere Branchen sind davon betroffen. Ja, zwar nur große Unternehmen, aber ja, du hast halt einen großen Umsatz, wenn du halt irgendwie was mit Beton machst oder mit Stahl, das ist klar. Ja. Und irgendwo müssen wir denn, ne, Eisen, Stahl, Aluminium, Zement, Düngemittel und Chemikalien, also auch sehr viel. Wird alles teurer werden. Das auf jeden Fall. Und entweder werden die Unternehmen dann Strafen zahlen müssen, weil sie die Compliance nicht erbringen können, oder die geben das Geld dafür aus, dass sie die Compliance erbringen. Das ist halt, und die Zertifikate kaufen und dann noch eine Marge haben. Ja, aber für andere Dinge ist Geld da, wie zum Beispiel für das hier. Ich habe den Artikel nicht gelesen, aber ich glaube, ich weiß. Der Artikel ist ein unsagbares Crossover, von dem ich nie gedacht hätte, dass es wirklich mal passiert. Wir haben hier Robert Habeck und unseren Lieblingsfilmkritiker Wolfgang M. Schmidt breit plakatiert bei der Welt. Das fand ich so ein bisschen verblüffend. Ich wusste nicht, dass der so eine Reichweite hat, dass es bis in eine überregionale Zeitung schafft. Ja, es geht um den Habeck-Film, genau, der mit ordentlich Kohle von uns mitbezahlt worden ist über die Filmförderung. Aus der Sicht des Stern sei der Film grandios gescheitert. Der Bayerische Rundfunk spricht von einer Idolatrie und beanstandet die mangelnde Distanz der Dokumentation zu Habeck. Und die Taz betont die fehlende kritische Beleuchtung, die auf die freundschaftliche Perspektive des Filmemachers zurückzuführen sei. In seinem ideologiekritischen Format, die Filmanalyse, befasst sich auch der linke Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt mit Jetzt, wohin? Was mich völlig irritiert, ja, warum heißt das Jetzt, Punkt, wohin, Punkt? Müsste es nicht Jetzt, Punkt, wohin, Fragezeichen heißen? Ja, Wer weiß, aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Ideologiekritik ein anderes Wort ist für Marxismus. Ja, gut, aber ich finde die erste Einschätzung von Herrn Schmidt durchaus amüsant. Also er sagt, es sei ein hochinteressanter Gruselfilm und ein einziges Selbstgespräch eines Milieus. Und ich denke, das können wir beides wahrscheinlich überschreiben, ohne den Film gesehen zu haben. Nee, müsste ich leider den Film sehen. Ich bin ein gebranntes Kind, was Herrn Schmidt angeht. Ja gut, aber ich meine, wenn selbst der Bayerische Rundfunk im Endeffekt von Idolatrie, also Götzenanbetung spricht und auch die Taz nicht umhin kommt zu sagen, also Leute, vielleicht schreibt ihr drauf einen Film von Robert Habecks Kumpel, dann wird da schon was dran sein, dass das nicht unbedingt Habeck-fern ist, was hier gemacht wird. Ne? Hinter der Dokumentation steht unter anderem die Produktionsgesellschaft Florida Film von ProSieben-Moderateur Klaas Heufer-Umlauf. Der verdient da jetzt noch dran, liebe Kinder, an dem Geld von der Filmförderung. Wenn etwas zu verdienen gibt, was wir nicht hoffen. Neben privaten Investitionen wurde der Film mit 270.000 Euro aus öffentlichen Mitteln bedacht, was vorab beanstandet worden war. Schmidt legte nahe, es habe ein Geschmäckle, dass der Regisseur zugleich die Rolle des Wahlkampfstrategen einnehme. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Man filmt sich bei seiner eigenen Arbeit und kassiert dafür Förderung. Dieser Herr Schmidt gefällt mir besser. Warum haben wir den nicht öfter in der... obwohl der Film aus Insider-Perspektive gedreht sei, fehle es gänzlich an interessanten Aufnahmen. Also der gibt hier wirklich Wort für Wort den Schmidt wieder. Ne? Ich finde es faszinierend, dass das für einen Weltartikel reicht. Aber ein interessanter Tidbit sind hier und da auch drin. Unter dem Namen Grüne Küche hatte Filmemacher Lars Jessen ein Netzwerk aufgebaut, in dem beraten werden sollte, wie die Wahlkampfthemen strategisch angegangen werden könnten. Das Team besteht aus Künstlern. Die hatten doch dieses Küche-Ding. Das war auch dieses irgendwie, ich komme in deine Küche oder so, Küchentisch, genau. Bla bla. Dieses Team besteht aus Künstlern, Podcastern, Schauspielern, Sachbuchautoren, Sängern und Moderatoren. Also ganz normale Leute, erklärt Schmidt nun im Nachhinein sarkastisch. Die Art und Weise, wie etwa Schauspieler Charlie Hübner oder Aktivistin Neubauer über performative Aspekte von Habeck und Baerbock sprechen, sei nur möglich, wenn man von Politik gar nicht mehr betroffen sei, bemängelte er. Was hingegen bei den davon abgeleiteten Küchengesprächen mit normalen Menschen besprochen worden sei, spare der Film aus. Einzig die Rezeption in den sozialen Medien sei von Interesse. Dann vergleicht er die Sache noch mit Harris, weil beide angeblich einen inhaltlich völlig entkernten Wahlkampf geführt hätten. Am Ende ging es nur noch darum, wer hat einen kuscheligen Pulli an, der Robert natürlich, sagt Schmidt. Wir erleben eine völlige Entpolitisierung. Diese wiederum treffe auf eine totale Polarisierung. Dass das nicht gut gehen kann, ist irgendwo klar. Ja, da kann ich schon mal widersprechen, vehement widersprechen. Also erstmal hat die Frau Harris doch schön das Equity-Ding da gespielt, was wir so geil finden. Also so inhaltsleer war das ja gar nicht. Und entpolitisieren ist auch ein anderes Wort für es nicht die Revolution vorantreiben. Deswegen ist es entpolitisieren. Aus dem Off fragte Jessen, ob die Abstiegsängste der Menschen womöglich ernster genommen werden müssten. Es sind nicht nur Abstiegsängste, kritisiert Schmidt. Der Abstieg ist ja real und für viele gibt es keinen Abstieg, weil die gar nicht aufgestiegen sind. Während der 3,5 Jahre der Ampelkoalition habe es die höchsten Reallohnverluste seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Auch wenn dies nicht allein die Schuld von Habeck gewesen sei, müsse er darauf eine politische Antwort formulieren. Ein Film, der über das Ökonomische nicht sprechen will, obwohl wir es hier mit einem Wirtschaftsminister zu tun haben, geht einfach vollkommen in die Irre. Und ja, so wenig ich mit dem Schmidt übereinstimme, aber hier es ist doch genau die Scheiße, die sein Milieu doch haben will. Also es ist nicht seine absolute Lieblingspartei, aber es ist halt die Partei, die bisher zumindest bis Heidi um die Ecke gekommen ist, bei den Leuten mit diesem Kram, mit seiner Ideologie da am meisten die Bauern gefangen hat. Also. Und er sagt abschließend, die kritische Selbstreflexivität ist nur vorgetäuscht. Wir beobachten hier eine Realitätsverweigerung, wie wir sie sonst aus Disney-Musicals kennen. Ich wollte sagen, wie wir sonst von Wolfgang M. Schmidt-Kritiken kennen. Dazu kommen dann irgendwann noch nervöse Streicherklänge, ein paar Stilllebenaufnahmen aus den Hinterzimmern, dann ein joggender Habeck, die Wahl ist gelaufen, er hat verloren. Es ist vorbei. Jetzt wohin, ne? Ist schon schwer. Für einen Robert. Wir sehen nicht, sondern wir sehen nur das, was wir sehen wollen. Nämlich Marxismus. Kapitalismus. Ist, wenn man solche Filme macht, ist das dann grüner Riefenstahl? Ich glaube, das ist blauer Riefenstahl. Länger. Das ist Riefenstahl, wird mit Wasserstoff erzeugt. Boah, Gott sei Dank haben wir das mit Filmen und Serien jetzt hinter uns und können uns anderen Themen widmen. Kommt ja hoffentlich nichts Schlimmeres mehr als der Habeck-Film. Ach, fuck. Ja. Er war ein Superstar. Er war so populär. Er war so exaltiert. Genau das war sein Flair. Wolfgang Amadeus, auch genannt Mo Zart, hat eine neue ARD-Serie bekommen. Und wer da keine Angst kriegt, der hat noch nie Weltraumaffen gesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir fangen vielleicht mal da mal an, dass da oben steht, bei der Weltkritik steht ein Mozart zum Fremdschämen und so ungefähr sehen alle Kritiken aus. Querbeet durch alle Zeitschriften sehen die Kritiken so aus. Ja, ich erzähle einfach mal, worum es geht, wa? Sex mit Marie Antoinette und eine höchstbegabte Schwester. Der ARD-Mehrteiler Mozart/Mozart ist leider nicht nur historisch zum Haare raufen. Wer ein Herz für klassische Musik hat, sollte vielleicht lieber Skispringen schauen. Der Advent ist eine Zeit der Wunder, in der Geschichten erzählt werden, die eigentlich keiner glaubt. Dass Gott ein Kind wird und in der Krippe liegt. Oder dass ein widerborstiger Mensch in Leipzig ein Oratorium schreibt, das 300 Jahre später immer noch Menschen singen. Oder dass Menschen die Geschichte eines Oratoriums nehmen, in die schönste Weihnachtsfernsehgeschichte seit dem kleinen Lord verwandeln. Bach, ein Weihnachtswunder, heißt der Film. Vergangenes Jahr verzauberte er den Advent. Es könnte sich zu einer Tradition auswachsen. Das nächste angekündigte Weihnachtswunder beginnt in Salzburg. Da treten zwei Wunderkinder auf. Sie sind von Hof zu Hof gereist, 3,5 Jahre, fast ein halbes Leben lang, haben in Versailles gespielt und in London in den Residenzen. Ups, ich werfe mein Glas um beim Fuchteln. Kann ja wohl nicht wahr sein. In den Residenzen unzähliger Kleinstaaten, vor Fürsten, Königen, Kaiserinnen, ein Zirkusunternehmen, fahrendes Volk. 44.000 Kilometer waren sie mit der Kutsche unterwegs. Mozart/Mozart, ich knister kurz mit dem Taschentuch, um hier aufzuwischen, heißt die Miniserie, die von den Wunderkindern erzählt, die irgendwann keine Kinder mehr waren. Wolfgang Amadeus und Maria Anna, die alle immer noch Nannerl nennen, als wäre sie, die 79 Jahre alt wurde, die Kinder gebar und großzog, ein ewiges Kind. Ja frech, und tot ist die auch schon, und trotzdem nennen sie immer noch alle bei ihrem Kosenamen. Das ist doch Respekt, das machen die nur, weil die eine Frau ist. Wobei, genau das tut Mozart/Mozart eben nicht. Also die Geschichte erzählen, wie es ein Biopic täte. Mozart/Mozart, geschrieben überwiegend von Andreas Gutzeit, inszeniert von Clara Zoe Milin von Arnim, ich denke mir das nicht aus, ist eine Klabautergeschichte aus dem Geist von Captain Glaubeer und Sofia Coppola. Meine Güte, ey, wenn die beiden noch leben würden, was die wohl dazu sagen? Ach nee, Sophia lebt noch. Captain Glaubeer gibt es nicht mehr, weil Wolfgang Völz nicht mehr da ist. Aber der Geist von Captain Glaubeer und Sofia Coppola, wie sähe der wohl aus? Vielleicht sähe er aus wie hier Dings, Nicolas Cage, der ist doch auch ein Coppola. Immerhin waren sie alle, die glauben, in den folgenden fast 6 Stunden würde Musikwissenschaft nicht weiter gedehnt als in Bach vorsorglich vor. Dies wird dem Sechsteiler als Triggerwarnung vorausgeschickt, die Geschichte der Geschwister Mozart, nicht wie die historische Überlieferung sie schreibt, sondern die Vorstellungskraft. Die Vorstellungskraft. Musikologen sollten besser Weihnachtsoratorium gucken, hören oder Skispringen schauen. Relativ schnell kommt einigermaßen mit Mozarts Biografie Bewanderten die Idee, dass man dieses Märchen eigentlich mit mehreren Themenabenden flankieren müsste, damit es unter den Angehörigen der offensichtlichen Zielgruppe, Generation Z und folgende, nicht genauso viel Schaden fürs Mozart-Bild anrichtet wie Miloš Formans Amadeus und Falcos Rock Me Amadeus. Deswegen ein bisschen Wahrheit zwischendurch. Amadeus war nicht der Vater des ersten Sohnes der französischen Königin Marie Antoinette. Und Leopold Mozart nicht der von Joseph Bologne, Beethovens Geigenkumpel aus Guadeloupe, der als schwarzer Mozart in die Geschichte einging. Wir können uns also die Horrorsachen vorstellen, die in dieser Serie passieren. Amadeus war wahrscheinlich ziemlich hässlich, hatte Pockennarben, war klein, blass mit blöden Augen. So jedenfalls erinnert sich Ludwig Tieck an ihn. Bleich, klein und pockennarbig muss wohl auch Maria Anna gewesen sein. Das sind sie natürlich nicht in Mozart / Mozart. Wer sollte das sonst schon anschauen? Das ist aber nahe dran, haben die müssen gut aussehen. Da sind sie, Havanna Joy und Ehren M. Güvercin. Schlank und federn und magnetisch für alle 15-Jährigen, die vielleicht irgendwann mal das Philharmoniker-Abo ihrer Eltern übernehmen. Alter Schwede, bitte nicht. Der Typ Mozart sieht... Oh Gott. Ja... Wer Mozart / Mozart schaut, schaut große, feministische, farbenblind besetzte Oper. Große, feministische, farbenblind besetzte Oper. Ich glaube, ich habe ein Bingo. Warte mal. Die Geschichte eines mehrfachen Emanzipationsprozesses in einer historischen Umbruchzeit. Darin versucht... Moment, ich muss mal kurz räuspern. Darin versucht Anna Maria, sich gegen ihren 5 Jahre jüngeren und offensichtlich von Drogensucht, Burnout und beginnendem Machismo-Wahnsinn angekränkelten Bruder zu behaupten. Denn sie war, was inzwischen selbst die angeblich so verknöcherte Musikwissenschaft bestätigt, mindestens am Klavier und vielleicht sogar im Komponieren nicht minder virtuos als das Wolferl. Wir wissen alle, wo die Reise hingeht. Sie ist auch Mozart. Sagt Mozart / Mozart und lässt sie, weil ihr Bruder unter geradezu schumanesken Wahnvorstellungen leidet und überhaupt eine immer wieder randpeinliche Figur ist, wie auch sonst, für den Hof Josef II. Die Entführung aus dem Serail komponieren. Ja, klar. Ja, natürlich. Weil ihr könnt nichts auffahren, was sie selber komponiert hat, weil es nichts gibt, weil nichts überliefert worden ist und ich tue der Dame vielleicht Unrecht. Vielleicht hat sie tolle Sachen geschrieben, das kann sein. Aber zu sagen, ey, die finden wir so geilo, der schieben wir jetzt einfach mal eins der Hauptwerke ihres Bruders unter und tun so, als hätte er das gar nicht geschrieben, das hat dann wirklich, das ist schon Frankenstein. Da hätten sie nochmal sowas wie Salieri machen können, da haben sie doch schon genug Inklusion. Als angebliche Volksoper aus dem Volk für das Volk heißt es in Mozart / Mozart. Also die behaupten das wirklich. Und als ein paar aufgepoppte Lieder, in denen ziemlich schicke und auf gegenwärtige Weise irgendwelche Mozartianer umgehen, mit denen Österreich Chancen auch für den Gewinn des nächsten ESC hätte. Also es gibt Beats und es gibt Rhythmen und so und Synthi. Es wird furchtbar schlecht dirigiert, aber ordentlich Klavier gespielt. Es gibt fabelhafte Interieurs, elegante Bilder, Kitsch und Klischees, Intrigen, Liebeleien. Nana liebt Salieri. Oh Gott, das wäre schlecht. Oh Gott, die haben einem Vorschüler eine Mozart-Biografie gegeben und der hat das Drehbuch dann gemacht, glaube ich. Nana liebt Salieri. Mozart-Fanfiction oder wie, die werden geschippt. Und Wolfer liebt Marie Antoinette. Ihr seid alle irre. Staatsaffären, skurrile Schauspielmomente. Bla bla bla bla bla. Und die Marie Antoinette alleine, ihre irrwieselnden Auftritte als hohe Priesterin des Feudalismus. Oh Gott, ja. Warum von meinen 1836? Das will ich eigentlich am meisten wissen. Warum muss ich bezahlen, dass man historischen Figuren ins Gesicht spuckt? Warum muss ich bezahlen, dass man ihre Leichen ausgräbt und schändet? Warum, ARD? Warum? Und all das mit diesem ESG-Anstrich und boah, ihr seid sowas von gestriges Jahr, letztes Jahr. Es ist nicht current, was ihr macht. Fucking Mozart. Breaking news, Alex Jones World Exclusive. We are dealing with a new kind of totalitarianism, a liberal totalitarianism. Alle wollen, sie zwingen dich, andere in Ruhe zu lassen. Hm. Nee, das wird er wohl nicht meinen, oder? Nee, nee. Also es ist der Alexander Dugin, war bei Alex Jones und es war, ja, Alexander Dugin bei Alex Jones, genauso wie man das halt erwartet. Ich stelle mir das ungefähr wie das Bild unten rechts vor. Ja, genau, das ist ja. Interessant. Naja, es ist halt Russland und NATO und Atombombe, ne, also. Normal, aber die NATO will halt Atomkrieg, ne, muss man wissen. Und am besten zieht sich Amerika da raus, damit das dann nicht mehr gefährlich ist, weil die anderen können ohne die NATO ja eh nichts mehr machen. Ja, komisch, ne? Also ohne die NATO können die da nichts machen, weil die haben die da nicht mehr. Hm. Ja, okay, also ja, und Russland, das existiert dann und das will ja kein Krieg, sagt der Dugin, ja, das ist ja alles bestens. Das ist ja das einzige Problem, dass Amerika in der NATO ist, ja. Ey, so ziemlich alles, was er von sich gibt, ist verdreht. Also, die unterhalten sich da irgendwie über das Christentum und so und dass es alles gottlos ist, Liberalismus und Europa und so weiter und so fort, wo ich mir auch so denke, ja, ihr lügt da die ganze Zeit rum. Das ist ja auch eigentlich so ein Gebot von eurer Religion und der Typ hier, Dugin, ist ein schwarze Magie besessener Schwurbler, der irgendwie meint, mit irgendwelchen komischen, esoterischen Ideen könnte man irgendwie die Welt verbessern. Und der erzählt da irgendwas von Christentum oder so. Ja, ja, genau, das interessiert dich ganz enorm, ne, was ist Christentum? Und Redefreiheit und überhaupt Freiheit. Ja, was gibt's denn da in Russland? Da kannst du dich zu allem irgendwie äußern oder wie? Und dann eine Debatte darüber führen oder was? Ach nee, geht ja nicht. Ja, zu fast allem. Weil wäre ja sonst gegen das Christentum oder so. Oder für Genderkram oder so. Ja, es ist wirklich echt übel, wie da alles verdreht wird. Es ist unterhaltsam, aber es gibt halt wirklich traurigerweise Leute, die das irgendwie für gut halten, ne, was diese Leute von sich geben. Also ich meine, es ist gut, dass man das nicht unterdrückt. Aus meiner Sicht sollte sich das eigentlich jeder angucken. Das ist ein Lehrstück eigentlich. Für um halt auch diese ganzen Narrative halt zu hören von den Leuten und halt zu sehen, wie das da halt so läuft und wie man das halt alles verdreht. Also. Tja, Alex Jones und Alex Dugin. Die Alex 2, Alex hoch 2. Das ist morbide Neugier, mehr ist da nicht. Ne? Was wäre die wohl dahin labern. Naja. Ja, das ist halt auf dem Niveau von einem Axel Stoll-Video. Nur beunruhigend. Ne? Tja, hier haben wir Viktor Orban, der im Endeffekt eine Entwicklung auf der europäischen Ebene kritisiert, stark kritisiert, mit sehr starken Worten im Endeffekt. Ne, Brüssel hat den Rubikon überschritten. Eine Abstimmung findet statt, die die Union irreparablen Schaden zufügen wird. Diesmal die Übersetzung vor. Ne? Gegenstand der Abstimmung sind die eingefrorenen russischen Vermögenswerte, über die die EU-Mitgliedstaaten bisher alle 6 Monate abgestimmt und einstimmig entschieden haben. Mit dem heutigen Verfahren schaffen die Brüsseler das Einstimmigkeitsprinzip per Federstrich ab, was eindeutig rechtswidrig ist, sagt er. Im Endeffekt wurde der Notstand ausgerufen in der Europäischen Union, kann man mehr oder weniger sagen. Das letzte Mal gab es in der Finanzkrise das und dann bei Corona. Das bedeutet halt, um die Regierung handlungsfähig zu halten, sind bestimmte administrative und parlamentarische Prozesse verkürzt. Ne? Man braucht einfach weniger Mehrheiten, um Sachen durchzubringen. Und Sachen können schneller und verkürzt entschieden werden. Und der Punkt, das ist jetzt nicht was schon mal es nicht vorher gab, aber der Grund, warum das jetzt gemacht wird, ist einfach wirklich absurd. Dann kommen wir einfach direkt zum nächsten Artikel. Also, dass das ein Skandal ist und so, hier geht es im Endeffekt um das russische Vermögen, was bei der Clearstream, bei der Euroclear liegt und im Endeffekt beschlagnahmt werden soll und zweckentfremdet werden soll und quasi als Sicherheit benutzt werden soll für einen Kredit an die Ukraine. Und das ist einfach ein Bruch von so vielen internationalen Abkommen und verschiedenen Sachen, dass man das einfach nicht machen sollte. Und es gibt jetzt aber einen Plan. Der Dreh- und Angelpunkt ist jetzt nicht das russische Vermögen, sondern dass die Ukraine das Geld bekommt. Ja, wenn du runterscrollst auf bei 50%, da ist eine Statistik von dem Geld, was die Ukraine jetzt bekommt. Und das entspricht auch dem Bedarf, den sie nicht selber decken können, aus eigenen Steuer- und anderweitigen Aufkommen. Das ist die Karte, wer wie viel zahlt. Die ist interaktiv, da weiß man nicht. Also es geht insgesamt um 210 Milliarden Euro, aufgeteilt auf die Länder. Deutschland hat 52 Milliarden Euro und das ist eine Garantie für eine Zahlung an die Ukraine. Nochmal, das ganze Konzept ist, die Ukraine kann ihren Staatshaushalt nicht selber finanzieren, deswegen zahlt die EU der Ukraine Geld. Das Geld kriegt die EU zurück, wenn Russland Reparationen zahlt und als Sicherheit, dass Russland die Reparationen irgendwann zahlt, nehmen wir das eingefrorene Vermögen. Das ist die Idee dahinter. Wie wahnsinnig das ist irgendwie, dass das Teil einer Reparation, also wenn Russland irgendwann eine Reparationszahlung ist. Und die Konstruktion ist jetzt so, wenn Russland keine Reparationszahlung zahlt, dann wer zahlt das, diese 210 Milliarden Euro dann zurück? Wer garantiert dann dafür? Ja, die Europäische Union selber, die das Geld quasi als Kredit aufnimmt, um es der Ukraine zu geben. So, das heißt im Endeffekt nichts anderes als, sollte es irgendwann ein Deal geben, dass die Russen als Teil der Reparationszahlungen diese 210 Milliarden Euro, also es geht eigentlich um 176 Milliarden, aber da kommen noch, ne, also das Geld, dass die das zahlen als Reparation, zahlt die Europäische Union das, Punkt. So, und es ist jetzt halt nur noch beschlossen, wer zahlt wie viel. Und die Euroclear hat halt gesagt, wir müssen das rechtlich raushalten. Wir machen das nur, wenn es halt eine Garantie gibt von den Staaten, sonst wir nehmen das Risiko nicht auf uns, weil es halt wirklich den Finanzplatz sprengt. Und das kommt halt, jetzt komme ich zum nächsten Artikel. Der Punkt hinter der ganzen Sache ist, das Ganze dient wirklich nur diese Zahlung, also wie ist diese Zahlung an die Ukraine gerechtfertigt, dass wir wirklich 2x45 Milliarden für 2 Jahre den Zuschuss für ihren Staatshaushalt geben, plus die ganzen Militärhilfen. Plus sehr viele Militärhilfen. Darum geht es. Es gibt ja noch zusätzliche Militärhilfen. Darum geht es hier drin. Und die ganze Sache mit dem russischen gesperrten Vermögen, das ist quasi wie so ein Feigenblatt, um das Ganze zu rechtfertigen und von der eigentlichen Frage abzulenken. Warum zahlen wir das eigentlich? Weil rechtlich gesehen geht das gar nicht. Weil, wie gesagt, wenn das gemacht wird, allein dass es im Gespräch ist, ist der absolute Wahnsinn. Aber wenn das gemacht wird, wird das Finanzsystem irreparabel beschädigt, muss sich neu adjustieren, weg von Europa weg. So, und das will wirklich keiner, das kann keiner wollen, damit zu drohen ist der Wahnsinn und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht passieren. Und der Plan, eingefrorene russische Staatsvermögen für Reparationskredite zu verwenden, ist nach Völkerrecht absolut illegal und ein eklatanter Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit. Im Endeffekt würde Russland die Euroclear verklagen, über Brüssel vor dem Europäischen Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof müsste dem Recht geben. Es gibt in der Vergangenheit schon ähnliche Urteile gegen den Iran, gegen afrikanische Länder, wo genau das dann der Fall war. Da ging es um geringere Summen und so weiter und so fort. Aber das kann so nicht gemacht werden. Es muss anders gemacht werden, auch mit Notstand und so weiter. Dieser Notstand wurde im Endeffekt nur gemacht, dass die Gelder unbefristet eingefroren sind. Das dürfen sie noch machen. Das ist rechtlich anklagbar, aber es kann jetzt halt nicht direkt, es muss nicht alle 6 Monate einstimmig entschieden werden. So. Ja, und jetzt im Endeffekt, was jetzt passiert ist, die Ukraine-Sachen, die werden bezahlt, die Europäische Union haftet dafür und das russische Vermögen, das wird niemals dafür in Haftung genommen werden, weil die Konstruktion jetzt auch ist, wir zahlen das Geld an die Ukraine und die Haftung von dem russischen Vermögen, was eingefroren ist, ist nachrangig und die vorrangige Haftung ist die Europäische Union nach diesem Schlüssel. Das ist wirklich unglaublich, wie viel Geld wir da einfach verballern. Das ist unglaublich. Und das mit dem russischen eingefrorenen Geld, das ist wirklich nur eine Nebelbombe, weil das wird nicht gemacht. So. Der Jurist sagt dazu, der internationale Bankenjurist, Die EU entwickelt ein System, bei dem die Vermögenswerte in Wirklichkeit unberührt bleiben und die wahren Garantien von der EU selbst kommen. Dann handelt es sich um eine Scheinoperation, lediglich eine Drohung der öffentlichen Diplomatie gegenüber Russland. Und jegliche Bezugnahme auf Garantien für souveräne russische Vermögenswerte ist leere Rhetorik. So, und das hat er geschrieben, noch bevor... Also das hat er als im Interview gesagt, noch bevor das jetzt entschieden wurde. Und genauso ist es jetzt, es soll am Montag final entschieden werden, dass das passiert. Und das ist gesichtswahrend, weil es nicht den Finanzplatz zerstört, aber es ist, wie so 52 Milliarden werden wir quasi an die Ukraine nochmal geben. Ne, für 2 Jahre Staatshaushalt und Fortführung des Krieges. Ne, mit einem Plan, wie ihr gerade gesehen habt, bis 2029, mit den Militärhilfen. Also dieser Plan geht auch davon aus, dass der Krieg noch bis 2029 weitergeht. Es ist ein Wahnsinn, was da passiert. Man kann wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Ne? Viele Leute sagen ja, die Leute wollen einfach nur ihre Geldwäschemaschine in der Ukraine am Laufen halten. Es sieht wirklich nur noch danach aus. Ja. Weil, wie gesagt, die parlamentarische Diskussion ist komplett davon weg, ist das jetzt gerechtfertigt, das für die Ukraine zu geben, sondern zu, können wir diese russischen Gelder dafür benutzen oder nicht? Wow. Ja, und die Europäische Union hat jetzt auch einen weiteren Vorstoß gegenüber der UN, Internationalen Schiffsbehörde. Die wollen internationales Seerecht anpassen lassen, dass sie im Endeffekt die russische Schattenflotte auch in internationalen Gewässern militärisch überprüfen dürfen. Und es geht mit, die Begründung sind Unterseekabel und andere wichtige Infrastruktur wie Pipelines. So, ihr erinnert euch, die letzten Unterseekabel, da wurden angeklagt, dass die Engländer da Kabel beschädigt haben und die Chinesen mit ihren Schiffen mit den Ankern. Und die Nord Stream Pipeline, wer war das nochmal? Die Ukrainer. So, aber mit diesen Argumenten, dass halt dass diese Sachen, diese internationale Infrastruktur gefährdet ist, soll jetzt das internationale Seerecht auf Petition von der Europäischen Union geändert werden. So, ne, und es soll erstmal eine Datenbank erstellt werden von 1400 Schiffen, die verdächtigt werden, von dieser russischen Schattenflotte zu sein. Also, das sind im Endeffekt Schiffe, die von Russland betrieben werden, von russischen Unternehmen, aber irgendwie sich als andere ausgeben in anderen Ländern oder auch nicht oder legitime Geschäfte vortäuschen, aber halt Teil der russischen Schattenflotte sind und vielleicht Drohnen geladen haben oder sowas. Ne? Und die mit den Drohnen dann zerstören die Unterwasserinfrastruktur. Ja. Ein sehr dämlicher Antrag, sehr dämlich begründet. Deswegen habe ich das jetzt auch so formuliert. Ja, genau. Also, die Schiffe könnten Drohnen haben, das gefährdet die Unterwasserinfrastruktur. Okay, Europol. Ja, das ist eine interessante kleine Studie, oder das ist eine Zukunftsperspektive, die Europol im Endeffekt entwickelt hat. Es geht um die Unmanned Futures. Ja, also wie Technik unseren Alltag total auf den Kopf stellen wird. Natürlich bezogen auf Gesetzeshüter. Es wird jetzt schon auf gewisse Techniken eingegangen. Ich glaube, auf Seite 32, da haben wir ein paar Bilder, die wir einblenden könnten, während ich ein bisschen was dazu erzähle. Da geht es um Technik, die jetzt schon im Einsatz ist. Ah, nee, Verzeihung, ab Seite 10. Ab Seite 10. So, jetzt habe ich es. So, und jetzt noch meine Notizen, dann bin ich startklar. Ja, es wird ein sehr düsteres Szenario gezeichnet. Im Endeffekt im Jahr, ne, ab 2030. Es gibt die sogenannte phygitale Gesellschaft. Was ist die phygitale Gesellschaft? Die phygitale Gesellschaft ist eine Mischung zwischen physisch und digital. Und die Transparenz, die damit einhergeht, führt dazu, dass es die Privatsphäre gar nicht mehr gibt. Eine ständige Beobachtung fast überall und jederzeit durch Sensoren, Kameras und so weiter, was zu einer transparenten Society führt, damit die ganzen Internet of Things Dinge den Alltag erleichtern können, führt in wenigen Dingen verborgen, ja, die führt dahin, dass nichts verborgen bleibt, Verschmelzung physischer und digitaler Welt, Digital Society, sagt Europol hier, Verlust der Privatsphäre, Datensammlung in privaten Räumen, zum Beispiel Haushaltsroboter, soziale Assistenten, oft ohne Wissen oder Einwilligung, intime persönliche Daten werden überall erfasst und geteilt, alltägliche Interaktionen mit Robotern, zunehmende Präsenz von Service-Robotern in Zentren, Lieferung, Pflege, autonome Fahrzeuge, Drohnen, bis 2035 alltäglich was zu Akzeptanz, aber auch Frustration, Alienation oder Widerstand, wie Vandalismus an Robotern führt. Soziale und wirtschaftliche Auswirkungen, soziale Roboter als Begleiter, die Empathie bieten, aber missbraucht werden können. Jobverdrängung, Automatisierung, soziale Spannung, multidimensionale Umwelt, Kriminalität migriert in 3D-Räume, Luft, Wasser, Untergrund, was urbane und grenznahe Alltagsaktivitäten beeinflusst. Zum Beispiel dichter Drohnenverkehr, neue Schmuggelrouten. Also quasi auch sehr viele Verbrechen werden von Orten begangen. Also man ist in der einen Stadt und begeht das Verbrechen halt übers Internet in der anderen Stadt, aber mit Drohnen oder anderen Maschinen. So, Beispiel. Ja, etwas komisch formuliert. Ja, und im Endeffekt, der Alltag wird total dystopisch werden. Ja, es wird ethische Debatten über Misshandlung von Robotern geben, urbane Veränderungen, dichter Luftverkehr durch Drohnenschwärme, was Städte volumetrisch macht. Alltag wird effizienter, aber anfälliger für unentdeckte Bedrohungen. Es wird eine sehr, sehr hohe Unfallstatistik mit Menschen- und Maschinenschaden prognostiziert. Unklare Haftung bei autonomen Fehlern oder Verbrechen. Das ist die ganze Versicherungsdebatte, die ich gerade schon gesagt habe. Ne, dann müsst ihr quasi eine Wette darauf abschließen, dass euch eine Drohne auf den Kopf fällt, damit ihr dagegen versichert seid. Ne, erinnert euch. Geräte kommunizieren untereinander. Internet of Everything, was Privatsphäre weiter erodiert und Alltagsgegenstände zu potenziellen Spionen macht. Ja, und das Ganze hört sich jetzt sehr hart an, aber es ist das Ganze wird halt doch sehr neutral dargestellt. Ne? Die ständige Beobachtung durch Drohnen und Roboter ist eine faktische Entwicklung. Die Bedrohung der Privatsphäre ist inhärent, also man kann nichts dagegen tun. Es ist ein neues Umfeld, an das sich die Strafverfolgung und der Bürger anpassen muss. Toll. Autonome Schwärme und KI-Angriffe, hochkomplexe Szenarien, koordinierte Schwarmangriffe, anonyme Crime at a Distance. Angriffe werden nüchtern als zukünftige Bedrohung geschildert, ja, obwohl das ja, ne, ich habe es ja gerade gesagt, ihr seid in einer Stadt und begeht das Verbrechen woanders, nicht im Internet, sondern mit einer Drohne oder so. Ist ja heute schon teilweise Realität, denk mal an Schmuggler über die Grenze und so, aber das wird halt stark zunehmen. Naja, aber die klare Antwort darauf wäre ja halt, Drohnen für den Privatmann genauso zu regulieren wie Waffen. Ja, also ein Überwachungsstaat wird vorausgesetzt. Das wird nicht hinterfragt und nicht kritisiert. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Wie gesagt, es gibt keine Privatsphäre mehr, laut Europol, im Jahr 2030 bis 2040. Und ja, ein großes Risiko ist dann halt auch noch die Abhängigkeit von EU-Institutionen durch ausländische Akteure wegen der Abhängigkeit von der Technologie vom Ausland, wenn die im Ausland hergestellt wird. So, und was, wie gesagt, das Ganze ist halt auf Strafverfolgung eigentlich ausgelegt, aber zeigt halt doch tatsächlich für den Alltag ein sehr dystopisches Szenario auf. Ja, schön. Hm. Zukunft. Ich habe ein paar Beispiele in Bildern, so ein paar Hunde, die werden für Bergung eingesetzt oder für Minensucharbeiten. Die ganz normalen Drohnen kennen wir ja. Aber gut, ich meine, wenn ihr euch die Kriegsführung in der Ukraine anguckt, ne, was ja jetzt gerade auch makrowirtschaftlich passiert, die Drohnentechnologie ist ja immer ausgereifter und im Alltag theoretisch nutzbar. Allerdings wird gerade sehr viel von der Marktproduktion abgezogen für den Ukraine-Krieg. Wenn der Ukraine-Krieg irgendwann mal zu Ende ist und die Drohnen weiterproduziert werden, dann glaube ich, ich meine, dass, wenn das irgendwann mal so weit sein soll, keine Ahnung, ob das jetzt passiert oder nicht. Aber sobald die Drohnen nicht mehr da im Krieg gebraucht werden, werden wir sehr viele Drohnen sehr schnell im Alltag sehen, überall, glaube ich. Ich glaube, das wird so schnell gehen wie mit den Leihrollern. Mhm. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Drohnen niemals glauben würdet. Menschen, die mit ihren Händen Bilder gemalt und Musik gemacht haben. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, so wie Tränen im Regen. Zeit zu sterben. Ja, ich das glaube, denke ja, ich darüber. Der große Weltraumleser Dorothee 2, der wird in Zukunft das Verbrechen bekämpfen. Psst. Oh, da war sie wieder. Uiuiui, die Einschläge kommen näher. Die Dystopie wird immer schöner. Oh, sniffing your own farts could boost brain power. Fan of Alzheimer's, new study. Sehr schön. Also, ihr geht's gut. Genau, ja, wie die New York Post mit der Meldung des Tages. Und ja, das, was Sie in Überschrift also umschreiben, wenn es um Artikel geht, dann geht es um ein gewisses Gas. Und zwar ist das das Hydrogen Sulfide. Oh, was? Und das können wir auch mit den Kanadiern dann zusammen. Terrence und Philipp, die helfen uns dann gegen Alzheimer. Ja, also sie haben halt mit diesem Hydrogen Sulfide irgendwelche Mäuse bearbeitet und das hat halt deren Alzheimer-Zellen und generell das Nachdenken irgendwie verbessert. Um irgendwie, was war das? Ja, aber ich finde es halt lustig. Ich finde es halt lustig, dass das halt Sniffing Your Own Farts auch ein stehender Begriff ist. Das passt ganz gut. Ist das, heißt das, wenn ich mich an den, ist das das Gleiche, was so stinkt in Vulkangegenden? Ich war keine da Ahnung. In Japan auf diesem Vulkanfeld und da war halt so eine Quelle, so eine kochende Quelle und da hat das gestunken, alter Schwede, nach Eiern. Vielleicht einfach da hinziehen. Direkt hinziehen, ja. Aber da erinnerst du dich ja immer daran, dass es da so stinkt. Auch wenn du es eigentlich vergessen willst. Aber vorsichtig sein, nicht anzünden, wenn ihr dran riechen wollt. Das kann schreckliche Verletzungen geben. Ja, mit dieser Nachricht entlassen wir euch in die nächste Woche. Da kann man auch im Wald an seinen eigenen Furzen riechen. Ich poste noch was in den Chat für dich, das kannst du ja überlegen. Das ist ein bisschen KI-Slop, aber passt vielleicht zur weihnachtlichen Zeit. Ja, wenn er mich jetzt schickt. X-Chat ist auch nicht mehr das gleiche wie früher, Messages. Ja, nee, das ist ja jetzt komplett umgekrempelt worden, leider. X ist überlastet. Ja, kann ich das hier in den Chat posten? Ja, siehst du das, Chris? Ja, sehe ich. Ja. Ja, einfach nur ein bisschen slopmäßig. Ja, ja. Jetzt könnt ihr noch ein bisschen eure Fürze riechen. Und warten, das ist jetzt der KI-generierte Hengame-Rap. Ja, nee, nicht Hengame-Rap, aber sowas ähnliches. Aber das wäre, ach, das ist jetzt einfach nur, ne, also auf Twitter kann ich es euch nicht schicken, sorry. Hast du es, Chris? Weltraum auf in Weihnacht, durch den Schnee wir streamen, sonntags um 18 Uhr, Medien lügen dreist, wir decken's auf mit Spur, ins auf mit Spur, Zensur will uns knechten, Genderquoten nerven, aber wir sind affenfrei und wild, wir werden nicht verstarben. Genau. Am Affentag. Oribels, Hate Speech Bells, Amadeu ruft an, Anne Wiesorek heult, weil wir die Wahrheit sagen, bam. Oh Gamer, gib es Freiheit, Bells, Bundestag so teuer, Weltraum, Affen feiern Weihnacht, ohne Zwang und Steuer. Santa ist jetzt divers, Rentier non-binär, Elfen streiken für Quote, Christkind hat kein Haar. Das ist auch gut. Aber wir ja, im Bunker, Vorgeschmack, mit was Quellen Weihnachten mit uns allen mit Witz, lachen über Wurmquarm, trinken Glühwein, das ist's. Min-Faves hoch und Likes, Filter, Hass, Engagement, Politiker lügen. Wir entlarven den Betrug. Frohe Weihnacht allen, die noch frei denken können. Weltraumaffen forever gegen den Mainstream rennen. Oh, Rebels, Hate Speech Bells, Amadeu ruft an, Anne Wiesorek heult, weil wir die Wahrheit sagen, bam. Oh, Gamer, get Bells, Freiheit Bells, ja, Weihnacht, laut und ohne Scheuer. einfach ganz völlig dreckig. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Schon ein wenig knirschig, ja. Ja. Einfach, aber, wie gesagt, aber nebenbei einfach mal eingetippt und das Ergebnis ist besser, aber viel zu lang und viel zu, ja, aber ihr könnt das alle besser, wenn ihr was Besseres habt, dann teilt uns das doch bei X oder auf YouTube, ja, wir freuen uns immer über kleine, alberne Jingles und Scherze, gerade zur Weihnachtszeit hat man ja vielleicht ein bisschen Zeit nach dem ein oder anderen Glühwein oder euer Met oder was man sonst so trinkt, Eierlikör, ne? Und dann, das sind ja keine Hunde. Ja, dann denkt da dran, bevor ihr in den Wald geht oder während ihr in den Wald geht. Na? Ich will aber dann die Frage von der Psychodad beantwortet haben. Singt das der Schlomo? Weil das klang verdammt ähnlich. Und keine Ahnung, ob ihr seine Stimme der KI zur Verfügung gestellt hat. Also du hast das nicht mit der Honigwabe trainiert vorher. Ja, ich habe nichts von Westextrem gehört, deswegen glaube ich. Vielleicht hat er einen Stream gehört, weil er zu Gast war. Ja, so. Ja. Ja, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Lest Knicklicht und Mieter Burkhoff. Macht Affenkultur. Geht da zu dem Russen auf die Website, wenn es noch gibt. Auch wenn er heute nicht da war, ist er weiterhin sehr gut und auf Mammon Magazin mit ganz vielen M's auf YouTube. Den auf jeden Fall abonnieren. Mhm. Und wenn wir Ideen habt, was wir zum 10. Jubiläum dann so machen könnten, dann immer her damit. Motivation ist immer gut, ja. Ja, und bloß keinen Lumumba trinken auf dem Weihnachtsmarkt, das mache ich nicht mehr. Nicht mehr, das liegt euch viel, bitte. Klaus! Klaus! Where are you? Kulturbox says what? Klaus!